In einer Originalübertragung berichten wir vom Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft der Vertragsspieler zwischen Schalke 04 und dem Hamburger Sportverein. Reporter sind Herbert Zimmermann und Kurt Brumme. Wir schalten um zum Niedersachsenstadion in Hannover. Hier ist das Niedersachsenstadion in Hannover mit dem deutschen Fußballendspiel der Vertragsspieler 1958. Vor ein bis zwei Minuten sind beide Mannschaften unter dem Jubel von 81.000 Menschen eingelaufen, haben beide Stadionseiten begrüßt und im Augenblick ist Platzwahl zwischen den Nationalspielern Bernie Kloth aus Schalke und Jupp Hosipal aus Hamburg. Und der Schalker hat die Platzwahl gewonnen. Schiedsrichter Dusch lässt beide Mannschaften wechseln, nachdem Bernie Kloth sich entschieden hat, gegen den etwas schräg stehenden Wind, so betrachten wir es jedenfalls, in der ersten Halbzeit zu spielen. Es ist das 47. Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft seit dem Jahre 1903. 1904 wurde kein Titel vergeben, 1922 verzichtete der Hamburger Sportverein nach zweimaligem Unentschieden gegen Nürnberg. Beide Mannschaften haben noch nie gegeneinander das Endspiel bestritten. Weder Schalke 04, das heute in Königsblau antritt, noch der HSV, der in Weiß-Rot spielt. 10-mal stand Schalke im Endspiel. 6-mal gewannen die Königsblauen aus dem Kohlenpott. 6-mal stand der Hamburger Sportverein im Endspiel. 2-mal behielt er den Titel, wenn man vom Jahr 22 absieht. Und jetzt ist das Spiel im Gang. Erster Angriff von Schalke. Bernie Kloth wird eingesetzt von Siebert. Und Ralf zusammen mit Jupp Hosipal bleibt im Ballbesitz, zieht vom linken Flügel eine Flanke da innen, die abgewehrt wird. Die erste Phase dieses Spiels gehört somit klar den Schalkern. Schuss vom Halblinken von Kreuz, abgefangen von Schnoor. Und ganz schnell die Mannschaftsaufstellung. Beide Vereine spielen in angekündigter Formation. Wenn ich von der Aufstellung Stürmers und Pichowiaks, die gewechselt haben, absehen. Und es spielen für Schalke auch Zezek im Tor, Sadlowski, Brock auf Verteidigung, Boruta, Lastig, Kernhoff im Lauf und der Sturm, Koslowski, Körbel, Siebert, Kreuz und Kloth. Das erste Foul, begangen von einem Schalker, führt zu Pfiffen. Freistoß in der Schalker Hälfte durch Werner für den HSV. Wird zum links außenstehenden Uwe Reuter gespielt, aber der kommt nicht an den Ball. Der rechte Verteidiger von Schalke kann abwehren. Der Hamburger Sportverein, Norddeutschlands Meister, spielt gegen den Westmeister heute in folgender Aufstellung. Schnoor im Tor, Schlegel, Klepatsch in der Verteidigung. Werner, Hosipal, Mainz im Lauf. Und Angriff des HSV soeben verpufft, Sie hören es, an dem enttäuschten oder begeisterten O der Massen hier. Mindestens 10.000-20.000 Zuschauer werden ja aus den Städten der beiden Vereine, also aus Gelsenkirchen und Hamburg, gestellt. Der Sturm der Hamburger ruft, Stürmer, Uwe Seeler, der jetzt am Ball ist, im Strafraum und gebremst wird von Otto Lastig, allerdings auf Kosten eines Eckballs. Stürmer, Uwe Seeler, Pichowiak und Reuter im Sturm bei Hamburg. Erster Eckball für den HSV. Reuter tritt ihn. Die Fähnchen der Hamburger werden geschenkt. Eckball kommt einen. Kopfball von Lastig, abgewehrt. Nachschuss von Meinke, abgewehrt vom Kopf. Ich glaube, von Kreuz, der sich den Schädel festhalten muss. Noch einmal der HSV und Kopfball nach Rechtsflanke von Sadlowski, der sich zweimal einsetzen muss und dann schlecht abspielt zu Werner. Werner in Direktspiel zum linken Flügel zu Reuter und Reuter zieht eine Flanke, die von Lastig, der jetzt in den ersten zwei Spielminuten schon zweimal bemerkenswert ins Spiel kam, durch gute Abwehraktionen geklärt wird. Große Begeisterung. Selten ein Endspiel so viel Anklang gefunden wie dieses heute. Und da Flanke, Schuss für den HSV. Abgewehr von Kernhoff als Rechtsaußenfuß nach Linksflanke von Reuter. Einen Moment zu lang zögert. Ja, der größte Sportverband der Welt, der Deutsche Fußballbund mit 1,7 Millionen Mitgliedern. Er hat heute sein Volksfest und sie alle sind gekommen, die zu einem solchen Ereignis dazugehören. Auch viel Prominenz aus Nordrhein-Westfalen, an der Spitze der stellvertretende Ministerpräsident Weyer, hier als Hausherr Kultusminister Dr. Langeheine und aus Hamburg Bürgermeister und Sportsenator Engelhardt. Im Augenblick aus Ball in der Schalker Hälfte. Favorit dieses Spiels, so glaubte man bis gestern klar, Schalke, heute bei dem regnerischen Wetter, das heute Vormittag herrschte, haben sich die Meinungen ein wenig geändert. Man hält das Spiel für ziemlich offen. Bernie Kloth am Ball. Langt einen. Siebert wird bedrängt. Spielt trotzdem ab zu Koslowski. Koslowski wird angegriffen von Klepacz. Bleibt im Ballbesitz, wird aber weit nach außen abgedrängt und muss den Ball zurückspielen. Und dabei rutscht er ins Aus, abgewehrt von einem Hamburger. Einwurf in der Mitte der HSV-Hälfte durch Sadlowski, der diesen Einwurf nach einer Abwehr von Meinke noch einmal wiederholen muss. Ein farbenfrohes Bild, obwohl die Sonne nicht scheint, aber zum Glück hat der Regen aufgehört. Nur der seitlich stehende Wind stört vielleicht ein bisschen das Spiel auf diesem herrlich hergerichteten Rasen des Niedersachsen-Stadions. Im Augenblick keine besondere Situation. Zum dritten Mal fast an der gleichen Stelle ist der Ball ausgerutscht. Und nun wirft nicht Sadlowski, sondern Borutta, der rechte Läufer von Schalke, wirft ein zu Siebert. Siebert zieht die Flanke da innen und kommt. Nach dem dritten Einwurf. Kein Spiel für Siebert. Siebert wird nicht richtig angegriffen. Zieht eine flache Flanke da innen. Und der kleine Kloth, der Kapitän der Schalker, der 32-jährige Spielführer, schlängelt sich förmlich durch die Beine des HSV-Abwehrspielers Schlegel und liegt am Boden, als er den Ball mit der Stirnklappe annimmt und am verdutzten Schnorr, der wie gebannt auf der Torlinie stand, vorbei ins Tor einlenkt. Damit führt der westdeutsche Meister Schalke 04 nach 4-5 Spielminuten im Niedersachsenstadion mit 1-0 Toren. Und der HSV, der ja im letzten Jahr auch im Endspiel stand, damals gegen Borussia Dortmund, wird schockiert. Soll es ihm so ergehen wie vor einem Jahr, als er hier nach einer guten ersten Halbzeit in der zweiten Hälfte, man muss schon sagen, kläglich einging? Niemand glaubt das und auch wir wollen es nicht hoffen, im Interesse eines schönen, sportlichen und spannenden Endspiels. 0-1, das ist noch nicht nach 5 Spielminuten oder viel, das werden wir sehen. Angriff des HSV, Stürmer der Spielmacher, hält sich im Augenblick noch sehr zurück. Ich möchte sagen, er erkundet erst einmal die Lücken und die Fronten der Schalker. Vorläufig sind sie nicht zu sehen. Hohe Flanke von Werner in den Strafraum der Königsblauen, aber er rutscht am Tor vorbei. Auch Zezek braucht nicht einzugreifen. Abschlag vom Schalker Tor. Nach Zuspiel zu Brocker bekommt auch Zezek den Ball wieder zurückgelenkt, schlägt weit über die Mittellinie ab zu Klepacz, dem linken Verteidiger des HSV. Und der verliert den Ball. Koslowski stürmt einer Steilvorlage nach, aber vor ihm ist Jupp Posipal, der alte, unverwüstliche Nationalspieler aus Hamburg, an den Ball gekommen. Übrigens heißt es, Jupp sagte es mir selbst, dass es heute sein letztes echtes Spiel in der ersten Mannschaft sein würde. Dann würde er die aktive Laufbahn aufhören. Flanke, wieder von rechts, wieder auf den Kopf von Bernie Kloth, aber diesmal stand Kloth ungünstig, kam nicht an den Ball. Bernie, der übrigens jede Stunde erwartet, dass die Nachricht von der Geburt eines Jungen oder eines Töchterchens ihn erreicht. Er hat das Glück an diesem Tag, dass er zunächst einmal ein Tor geschossen hat. 1-0 für Schalke. Angriff der Schalker. Der HSV spielt vorläufig noch ohne besonderes Konzept. Ein bisschen durcheinander. Jetzt versucht sich Krug im Dribbling freizuspielen. Ist gelungen. Zu Stürmer. Stürmers Zuspiel zu Uwe Reuter, der in Mittelstürmerposition steht, kommt nicht an. Die Schalker können sich allerdings ein bisschen hart freispielen. Und als dann rechts außen Koslowski im Zweikampf mit Klepacz hinfällt, gibt Schiedsrichter Dusch aus Kaiserslautern, wohl unser bester Schiedsrichter, wie man im Allgemeinen in Fachkreisen sagt, er gibt einen Freistoß für Schalke. Der landet aber sehr schnell in den Armen von Torwächter Schnorr und von dort ein hoher Abschlag, der in der Läuferreihe der Schalker hängen bleibt. Aber in dem verteilten, etwas zerrissenen Spiel hat die HSV-Läuferreihe sich jetzt den Ball sichern können. Sie gibt den Ball hinüber zum linken Flügel, von da zur Sturmmitte und der Halbrechte der Schalker, das ist Kördel, ist an den Ball gekommen. Kördel zum rechten Verteidiger, zu Sadlowski, und dessen steiles, weites 30 Meter Zuspiel zur Sturmmitte sieht keinen angriffslustigen Schalker Innenstürmer. Schnorr kann herausspringen, kann sich den Ball holen. Schalkes Tormann ganz in Schwach und der HSV-Keeper Schnorr in grünem Dress und weißer Hose. Er hat abgefehlt. Er gibt zu Uwe Seeler. Uwe Seeler alleine durch. Gibt jetzt hinüber zu Reuter. Reuter zieht die Flanke da innen. Und Schuss! Tor hinweg. Das war fast die gleich gute Gelegenheit wie beim Führungstor der Schalker. Als die Flanke von Reuter über den Innensturm hinwegspricht, auch über die Deckung der Schalker. Als im Dropkick, also leicht den Boden berührend, Krug, der rechts außen den Ball annahm und aus 3-4 Metern Entfernung über das Tor von Obsessek hoch. Eine gute Chance für den HSV ist vorüber, es bleibt beim Stand von 1-0. Schalke greift an. Schalke durch den Halbrechten, durch Kördel und durch Borota. Borota soll vom Rechtsaußen Kozlowski noch einmal angespielt werden, das ist nicht gelungen. Trotzdem hat er Glück, dass der Ball ihn erreicht. Kernhoff versucht einen Flankenwechsel zum linken Flügelfach gespielt, wo der stämmige Kreuz steht. Kreuz, der Mann mit dem Bombenschuss, zieht eine Flanke dahin, abgewehrt, aber nicht weit genug. Klot am Ball, könnte schießen, abgeprallt von Meinke. Schlegel ein bisschen langsam, hat Glück, dass er trotzdem den Ball noch bekommt. Und nun spielt sich angeregt das von dem rechten Londonläufer Werner, der HSV frei. Uwe Seeler alleine im Zweikampf gegen Lastig. Lastig steht günstiger, einen Kopf größer. Mit dem linken Fuß hat er den Ball weggespielt. Zu Kernhoff. Kernhoff ein kleines Hand, aber angeschossen. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Schlegel mit einem wuchtigen Schlag in die absolut falsche Richtung, nämlich weit über die Aschenbahn, die rostbraune, in die Zuschauerkulisse hinein. Einwurf durch Brocker, den Verteidiger von Schalke, der diese Situation aber Kreuz dem Halblinken überlässt. Der wirft geschickt ein, wirft zu Kördel. Kördel findet eine Lücke, steht am Strafraum der Hamburger, wird abspielen zu Kloth, ist Erfolg. Aber dazwischen springt Schlegel, der diesmal den Braten roch, und er hat zu Klepatsch verlängert. Klepatsch kann in aller Ruhe zu Reuter spielen. Angriff des HSV noch in der Schalker Hälfte. Steilspiel vom Linksaußen zum Mittelstürmer Uwe Seeler. Uwe Seeler mit dem linken Fuß verlängert, aber der Ball rutscht jetzt aus. Ich weiß nicht, ob vorher ein Pfiff gekommen ist. Nein, ich glaube Abschlag vom Schalker Tor durch Obsessek. Brocker, bekanntlich am letzten Wochenende leicht verletzt. Er sagte mir, es war schmerzhaft, 2-3 Tage lang, aber er macht heute wieder mit. Dieses Glück hat Dieter Seeler, der Bruder von Uwe, nicht. Seine Verletzung war so erheblich, dass er heute zuschauen muss. Dadurch kam bekanntlich Schlegel, der in den letzten Wochen nicht eingesetzt war, zum Zug. Das ist hart und bitter für Dieter Seeler, denn für ihn wäre es sicherlich ja auch die Krönung seiner Fußballlaufbahn gewesen. Das Spiel geht weiter. Stürmer versucht einen Kopfball, der gelingt, aber da Krug nicht schnell genug war, hat zunächst einmal Kernhoff klären können, allerdings nicht weit genug. Krug zu Pichowiak. Pichowiak, der auf dem ungewohnten Posten des Halblinkes steht, zu Stürmer. Stürmer zu Krug. Zuschauer reklamieren Hand, aber völlig unberechtigt. Denn der Ball, wenn überhaupt, war so klar angeschossen aus 2 Metern Entfernung, dass niemals ein Pfiff berechtigt gewesen sei. Im Augenblick gibt es nach kleiner Mittelfeldkarambolage einen Freistoß gegen den HSV. Der norddeutsche Meister lässt diesen Freistoß ausführen durch Werner. Werner in den Strafraum. Uwe Seeler steigt hoch, bleibt am Ball, aber steht falsch zum Tor, als er im Kopfballduell ausnahmsweise einmal Lastig überwunden hat. Und so kann auch Zetek mit dem herausspringenden Ball abwehren. Der Ball rutscht jetzt aus. Ein HSVer hat ihn berührt. Einwurf für Schalke durch den rechten Verteidiger Sadlowski zu Borota. Der weiter zu Siebert. Siebert zu Kozlowski. Kozlowski, der Rechtsaußen, müsste Meilenstiefel anhaben, um diese Vorlage zu erreichen. Er hat sie nicht an. Infolgedessen Einwurf für den HSV, der sich nun anscheinend gefunden hat. Sein Glück ist vielleicht, dass er in allen Gruppenspielen zu Beginn schlecht aussah, Tore hinnehmen musste. Schaustürmer in Vorteilposition gelegt, bleibt im Ballbesitz. Und da ist Pichowiak am Ball, aber er stolpert über seine eigenen Beine. Und diese Chance lässt sich die schnelle Abwehr der Schalker natürlich nicht entgehen. Die Königsblauen, sie spielen klug, sie spielen schnell und sie spielen zügig. Wieder ein steiler Angriff, der zum Linksaußen Bernie Kloth geschickt werden sollte. Der Linksaußen war allerdings in die Mittelfeldposition gelaufen, kam zu spät. Schnur hat den Ball angenommen, schlägt ab auf den Kopf von Stürmer. Stürmer muss zweimal hochspringen, um zweimal den Ball zu bekommen. Aber es wirkt sich aus dieser Situation, denn Brocker zieht es vor und an den Pfiffen der Zuschauer, die natürlich unberechtigt sind, zu seinem eigenen Torwächter zurückzuspielen. Zum Glück hat der Regen aufgehört seit 1-2 Stunden und so ist der Boden vielleicht ein wenig tief, aber das Wetter doch ganz angenehm für Spieler und Zuschauer. Allerdings der starke Wind, ich glaube, er wird die Kombinationszüge der einzelnen Spieler doch ein wenig beeinflussen. Nun hier Angriff des HSV. Von links wandert der Ball zum Rechtsaußen Krug. Krug versucht wieder ins Querpass die Seite zu wechseln. Das ist gelungen und Stürmer könnte schießen. Schießt auch, der Ball prallt von Borota, würde ich sagen, ab. Der hält sich den Oberschenkel einen Moment fest, aber dann geht es weiter. Schalke am rechten Flügel. Da steht Bernie Kloth. wird gebremst von Kosipal. Kosipal erhält Sonderapplaus auf offener Szene. Schön verlängert zu Stürmer. Stürmer im Fallen mit dem Kopf auch verlängert. Aber der Ball kommt nicht weiter. Der rechte Verteidiger, der Schalker, hat ihn sich geholt. Und nun Kampf im Mittelfeld. Wer wird Sieger bleiben? Wieder setzt sich mit Spagatschritt Sadlowski ein. Hat das Bein ein bisschen hochgenommen, aber der Schiedsrichter hat die Aktion anerkannt. Umso mehr, als der Ball ins Ausgerutscht ist. Einwurf für den HSV. Gespielt sind im Niedersachsenstadion in Hannover 15 Minuten. Und Schalke 04, der Westmeister, führt mit 1:0. Gewinnt er dieses heutige Endspiel, was natürlich noch lange nicht sicher ist, dann erreicht er den Rekord des 1. FC Nürnberg, der mit 7 deutschen Meisterschaften die Spitze im deutschen Fußball hält. Schalke brachte es bekanntlich auf 6 Titelgewinne. Nun wieder Angriff der Schalke am rechten Flügel, Koslowski. Koslowski spielt ungenau ab und so können die Hamburger sich den Ball holen. Der Ball kommt zu Stürmer. Stürmer in halblinker Position, noch in der eigenen Hälfte, zögert lang, spielt dann den Ball wundervoll weich in die Sturmmitte hinein. Aber Brocker im Verein mit Lastzig können vor Uwe Seeler den Ball abwehren. Lastzig nimmt Maß, zieht einen halbhohen 20-Meter-Schlag zu Kloth. Kloth steht in Rechtsaußenstellung, stolpert und dadurch kommen die Hamburger in Ballbesitz. Schalke und HSV, die überlegenen Gruppensieger dieser Saison, beide gewannen ihre Gruppenmeisterschaft ohne Punktverlust und sind damit prädestiniert für dieses heutige Endspiel. Angriff vom HSV verpufft. Die gute Läuferreihe der Schalker hat sich den Ball geholt, spielt den Ball zu Körl und Körl verlängert zu Siebert. Siebert leicht abseitsverdächtig, kommt zu spät gegen den herauslaufenden Torwächter Schnorr. Schnorr spielt ab, spielt zu Uwe Seeler. Uwe Seeler zu Reuter. Bekommt er den Ball von der Außenlinie noch? Ja, der Linksaußen steht am rechten Flügel. Zieht die Flanke da innen. Zu Krug, der müsste schießen. Will abspielen zu Uwe. Uwe bekommt nicht den Ball, aber dafür Werner. Der zu Reuter. Reuter holt keine Ecke, sondern einen Ausball heraus, da der Ball 20 cm vor der Eckfahne abrutschte über die Seitenlinie. Linienrichter dieses Spiels sind heute übrigens zwei bekannte Schiedsrichter aus dem Süden, Tschentscher Mannheim und Karle Saarbrücken. Einwurf ist ausgeführt, kommt in den Strafraum. Und da, ja, was gibt der Schiedsrichter? Er gibt ein Foul gegen den HSV, als Stürmer sich wohl aufstützte im Zweikampf gegen Brocker im Schalker Strafraum. Spielstand 1:0. Schalke führt und Schalke versucht aus der Tiefe heraus anzugreifen. Borutta, der rechte Läufer, hat sich den Ball geholt. Spielt ihn zu Koslowski. Koslowski zu Siebert. Alles noch in der Hälfte der Schalker. Jetzt über die Mittellinie hinweggedrungen. Siebert ein bisschen langsam, bleibt aber im Ballbesitz. Spiel schiebt das braune, natürlich neue Leder zu Koslowski, der weiter zu Kördel. 6 Abwehrspieler des HSV gegen 5 Angreifer der Schalker. Die Abwehr bleibt Sieger und der Ball kommt zu Krug. Krug, der kleine, vielleicht kleinste HSVer, lässt den Ball zu weit vom Fuß rutschen und schon hat ihn sich Kernhoff geholt. Der linke Läufer der Schalker gibt weiter zu Siebert. Siebert in Strafraumhöhe, spielt ihn über zum rechten Flügel. Koslowski sofort wieder nach innen. Zunächst einmal durch Kopfabwehr von Meinke geklärt, kommt aber wieder zu Koslowski. Koslowski will Klepatsch überwinden im Zweikampf. Der Schalker, der HSVer wirft sich hin, aber nur einmal kann er klären. Dann holt sich Koslowski den Ball. Schuss, abgewehrt und Eckball. Das Schöne an einem deutschen Endspiel ist ja, dass gleichgültig, wer beteiligt ist, ganz Fußball-Deutschland, ob Osten, Westen, Norden, Süden, daran Anteil nehmen. Für die große deutsche Fußballgemeinde ist es das Ereignis des Jahres, trotz Länderspiele, trotz aller anderen Konkurrenzen. Und Sie sehen jetzt diesen Eckball oder Sie hören ihn, wenn Sie nicht an den Fernsehschirm sitzen, wie er unter dem Beifall der Menge nach innen geschlagen wird, abgewehrt wird und wie dann ein Schalker Foul gemacht hat und der HSV infolgedessen einen Freistoß aus der Mitte der eigenen Hälfte zugesprochen erhält. Es war nicht schlimm, es war nicht übel. Das Spiel ist bisher schön fair, wenn auch natürlich mit Einsatz durchgeführt. Meinke, der linke Läufer des HSV, hat den Ball angenommen, spielt zu Krug. Krug weiter zu Werner, der wieder zu Werner. Schöne Kombination der HSVer. Bichowiak im Strafraum. Missverständnis der Schalker, aber es scheint nur so. Sie hatten den rot-blonden HSV-Spieler, den ehemaligen Wilhelmsburger, abgeblockt und so konnte ruhig und sicher auch Zezek herausspringen, den Ball holen. Spielt zu Kreuz. Kreuz verlängert zu Siebert. Siebert stoppt, dann Querpass. Das kostet Zeit, es kostet vielleicht auch Kraft. Trotzdem wird dieser Querpass beibehalten, als der Ball zu Kördel kommt. Kördel zieht eine Flanke nach innen und da hat Siebert sich einen Fallrückzieher erlauben wollen, der aber missglückt ist. Trotzdem kommt der Ball nochmal zum rechten Schalker Flügel und da hat sich Schnorr ein bisschen getäuscht, obwohl er die Miene eines Mannes macht und eine Figur jetzt an den Tag legt, als ob er das so gewollt hätte. Ich glaube aber, dass vom Wind getrieben die Flanke von Koslowski Schnorr doch ein bisschen überrascht hatte. Er hatte Glück, dass der Ball um 1-2 Meter am Tor vorbeistrich. Nun, Abschlag vom Schalker Tor ist ausgeführt. Werner sehr eindrucksvoll setzt sich ein, will das Angriffsspiel seiner Mannschaft ankurbeln. Im Moment ist nichts los. Man bemüht sich, einen Angriff aus der Spielfeldmitte aufzubauen. Das gelingt vielleicht jetzt den Schalkern durch den rechten Verteidiger Sadlowski, der einen hohen Flankenschlag in Rechtsaußenposition schickt. Aber Kopfball von Posipal klärt die Situation. Dann verlängert zu Werner, jetzt Uwe Seeler, der sich noch nicht sehr in Szene spielen konnte. Und der spielt den Ball weiter zu Klaus Stürmer. Klaus Stürmer im Zweikampf mit Brocker. Brocker, der Allround-Sportler aus Schalke, Hockey- und Tennisspieler meines Wissens, hat den Ball nach vorne geschlagen, genau auf den Kopf von Werner. Und da hat der Linienrichter die gelbe Fahne hochgehoben. Das bedeutet, der Ball hat die weiße Linie überschritten. Einwurf für Schalke 04 nach 20 Spielminuten im Niedersachsenstadion in Hannover. Meinke springt hinzu bei diesem Einwurf, hat den Ball schön angenommen, gibt weiter zu Pichowiak. Im Augenblick hat der HSV ein bisschen mehr vom Spiel, wenn auch ohne zwingende Torsituationen herauszuarbeiten. Wenn die Schalker mit ihren gefährlichen Flanken und Steilpässen kommen, ist eigentlich die Situation immer ein bisschen bedrohlicher. Obwohl das Mittelfeldspiel die Vorsicht überwiegt, ganz zwingende Torsituationen hat es bisher höchstens auf jeder Seite eine gegeben. Und nun Bernie Claude, der Linksaußenkopf da innen, führt den Ball, schießt aus 25 Metern. Ganz überraschend, aber mindestens 2 Meter über das Hamburger Tor hinweg. Einen Moment Ruhe. Das brauchen Spieler, das brauchen auch Zuschauer, die von der Erregung gepackt sind. Wer wird dieses Endspiel gewinnen? Die Knappen, die drüben Gesänge anstimmen, die Leute aus dem Ruhrgebiet, sie hoffen es, dass es ihr Verein ist. FC Schalke wird nicht untergehen, rufen sie. Und die Hamburger, sie hoffen natürlich, dass es der HSV schafft. Angriff von Schalke, Schuss am Tor vorbei. Ein gefährlicher Schuss von Kördel, der schon in den Hamburger Strafraum eingedrungen war, der sich das kurze Eck zu seinem halbhohen Schuss aussuchte und der dieses Eck wirklich nur um einige Zentimeter verfehlt hat. Abschlag vom Hamburger Tor. Erstaunlich schnell sind die Schalker Stürmer bei ihren Angriffen und bei ihren, wenn auch seltenen, Schüssen. Und der Abschlag kommt auf den Kopf von Uwe Seeler. Uwe Seeler will verlängern, aber der Ball hatte etwas falsche Richtung. Infolgedessen rutscht er ins Aus. Einwurf für Schalke 04. Der Ball kommt zu Kördel. Kördel und Borutta setzen sich ein. Jetzt Kreuz. Und der Ball muss von Joposipal zurückgespielt werden zu Schnorr. Und bevor Siebert den Torwächter gefährden kann, hat Schnorr den Ball aufgenommen. Siebert springt auch noch sehr fair über das schräg gestellte Bein von Schnorr hinweg, um den gegnerischen Torsteher nicht zu gefährden. Eine schöne Geste, die wir wirklich befriedigt zur Kenntnis nehmen. Viele Ausfälle gibt es in diesem Spiel. Man kann nicht sagen, dass das Niveau des Spiels schlecht ist. Es ist gut, es ist auch ein schnelles Spiel, aber die prickelnden, die spannenden Torszenen, die fehlen vielleicht ein bisschen bisher. Freistoß für Schalke in den Hamburger Strafraum hinein, abgewehrt, aber Schnorr muss zweimal zugreifen, um sich dann den Ball zu holen. Schiedsrichter Dusch hatte diesmal den Einsatz von Siebert etwas hart gesehen. Siebert nickt ganz brav, als wollte er sagen, jawohl, lieber Herr Schiedsrichter, Sie haben recht, ich will es nicht mehr wieder tun, und es gibt Freistoß für den HSV, der wieder von der Läuferreihe, diesmal von Lastzig, abgefangen wird, sofort im steilen Zuspiel nach vorne gespielt wird, zu Bernie Claude. Bernie Claude muss sich zweimal einsetzen, dann holt er den Ball, muss aber weit zurücklaufen, um ihn Borutta zuzuspielen. Der gibt weiter zu Kördel. Die Halbstürmer der Schalker hängen bemerkenswert weit zurück, jedenfalls in der überwiegenden Phase des Spiels. Und nun ein Zuspiel zu Siebert. Siebert im Direktspiel gibt zu Koslowski. Koslowskis Flanke misslingt. Außerdem war der Ball vorher im Aus. Es gibt Abschlag vom Tor des HSV. Genau die Hälfte der ersten Halbzeit ist nun gespielt. Und ich glaube, jetzt sollten Sie dieses Spiel auch ein bisschen, ich will nicht sagen aus westdeutschen Augen oder Sicht verfolgen, sondern Sie sollten nun auch einmal Ihren gewohnten Sprecher aus dem westdeutschen Raum zu hören bekommen. 1-0 also der Spielstand für Schalke 04 bei schönem, schnellen, verteilten Spiel, und ich benutze diese Ausfallsituation, um das Mikrofon weiterzugeben an Kurt Brumm. Und der HSV hat eine große Chance jetzt mit Stürmer, aber Karnow ist dazwischen, klärt mit seinem Blondschopf, legt den Ball weit aus der Gefahrenzone, und im gleichen Augenblick hat auch Schiedsrichter Dusch unterbunden und gibt einen Freistoß, weil Karnow zu hart gerempelt worden ist. Wie mein Kollege eben schon sagte, ist das Spiel vielleicht noch etwas nervös, noch etwas zerfahren. Wen wundert das bei dem großen Einsatz, der auf dem Spiel steht? Wen wundert das bei Schalke und beim HSV, bei den beiden Altmeistervereinen? Jetzt Situation für Schalke. Von dem rechten Flügeldruck Gefahr. Kreuz steht da. Abgewehrt immer wieder von Werner, dem langen Blondschopf der Hamburger. Und dort ist auch der Schlüssel zum Spiel für den HSV. Wenn er zu seinen Drangperioden kommt, dann ist es immer wieder der lange, großartige rechte Läufer des HSV, der aufbaut und der seine Mannschaft, seinen Sturm unterstützt und nach vorn wirft. Jetzt Krug auf dem rechten Flügel, dribbelt sich in halbrechte Position, spielt Werner an, steiles Durchspiel, ist aber im Augenblick wiederum gestört worden von Borutta zu Sadlowski, der zieht eine Kurve um den angreifenden Reuter hin um und der Ball ist im Außeneinwurf, also für den HSV. Einwurf ist Erfolg. Krug nimmt in halblinker Position den Ball an, legt ihn jetzt vor zu Seeler, Schuss und der Schuss streicht über den Kasten hinweg ins Aus. Nicht Uwe Seeler, sondern Pischowiak, den wir am vergangenen Wochenende in Dortmund noch in der Verteidigerrolle gegen Pirmasens gesehen haben. Er steht heute für den verletzten Dieter Seeler ja im Sturm der Rothosen vom Roten Baum in Hamburg. Abstoß vom Schalker Tor. Orzesek nimmt Anlauf. 5-6 Meter. Schaut zu seinen Mitspielern. Frei steht Koslowski in halblinker Position der Rechtsaußen der Schalker. Spielt sich durch zum Mittelstürmer Siebert. Siebert jetzt direkt wieder weitergeleitet zu Koslowski. Kommt er an seinem Verteidiger vorbei? Nicht ganz, denn Klepatsch trennt ihn vom Ball, aber auf Kosten eines Ausballs, der jetzt unten etwa 10 Meter neben der Eckfahne im Feld des HSV ausgeführt wird. Körl hat aufgenommen, zu Kreuz gespielt, Kreuz sofort in die Mitte hinein. Klepatsch ist wieder da, klärt mit dem Kopf, großartig und Gegenzug des HSV, rollt über die Mitte und Plastik ist wieder mit langem Bein da, aber er kann den Ball nur zu Uwe Seeler rüberspielen. Jetzt stürmt der Dicke vom HSV durch, hat einen wunderbaren Slalom gemacht und zurücklaufen, war wiederum Plastik da, der ihn stört, den der Ball vom Fuß nimmt. Jetzt Krug von der rechten Position, spielt nach links herüber. Verwirrend sollte jetzt die Deckung der Schalker geöffnet werden, aber hinten haben sie die Übersicht behalten in den Abwehrreihen der Königsblauen, die immer noch mit 1-0 durch ein großartiges Tor von Bernie Claude im Fallen mit dem Kopf erzielt führen. Angriff von Schalke, verpufft durch Sieberts Kopfball, der auf den Fuß von Schlegel gekommen ist. Schlegel schickt den eigenen Sturm, schickt die halblinke Position. Zwei Hamburger stören sich, nutzt Nieser daraus, ist Brocker. Aber Brocker lässt einen Augenblick den Ball vom Fuß und etwa 20 Meter von der Eckfahne im Schalkerfeld. Einwurf durch Werner. Der Rechtsläufer des HSV wirft, hat die Übersicht behalten, wirft zu Stürmer. Der versucht einen Fallrückzieher und dieser Ball geht aber ins Tor aus. Abstoß also von Orzesek, der sich zum 15. oder 20. Mal jetzt den Ball bereits zurechtlegt und Abstoß macht. Abstoß mit einem leichten Schiebewind, der ist aufgefangen worden, nicht der Wind, sondern der Abstoß. Jetzt gut herübergespielt nach links, aber wieder aufmerksam Schlegel, der sofort Siebert vom Ball drängt. Aber dafür seine Abgabe schlecht, geht ins Aus, Einwurf für Schalke. Zu Körl gespielt der Ball, nach rechts heraus zu Bernie Claude. Claude jetzt noch im Gefecht mit seinem Verteidiger. Und wiederum ist der schnelle Krug da, der sich ab und zu mit in die Abwehraktionen seiner Mannschaft einschaltet. Und vor allen Dingen immer wieder versucht, Ballschlepperdienste aus rückwärtiger Position auf seinem Flügel zu vollziehen. Ein Freistoß für den HSV, als am Mann Karnhoff einen Hackentrick versucht, der jedoch in die Strümpfe eines HSV-Spielers geht. Freistoß ist ausgeführt von Stürmer. Stürmer wird wiederum sofort gedeckt von Karnhoff. Der Ball ist verloren gegangen, jetzt an Schalke. Bernie Claude zwischen zwei, drei Spielern hindurch, hat abgespielt zu Karnhoff. Der kleine Stehaufmann vom Gelsenkirchener Markt hat jetzt herübergespielt und eine Steilvorlage, Schlegel stolpert, strauchelt noch auf Jokosipa, bekommt den Ball nicht richtig weg. Was macht er? Spielt zurück zu Schnurr. Das war das einzig Richtige in dieser Situation, als der Ball ein ganz klein wenig, vielleicht dadurch, dass er nass und glitschig ist, abrutschte und nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte. Erneuter Angriff von Schalke, das sich jetzt etwas frei gespielt hat. Siebert aus der Mitte heraus versucht durchzukommen. Posipal, langes Bein, Ball im Aus, 20 Meter neben der Eckfahne im Feld des HSV. Einwurf für Schalke 04 durch Siebert. Zu Körl gespielt, nimmt mit der Sohle den Ball auf, sofort weitergeleitet zu Kreuz, dem Bombardier im Sturm der Schalker. Spiel in die Mitte hinein, Koslowski steht am 11-Meter-Punkt zu Berlik Roth. Stehen Sie 10 Schalker bewegungslos auf einem Fleck in einer Traube um Ihren Mannschaftskapitän und Bernie. Und in diesem Augenblick möchte ich auch den vielen Gelsenkirchen und Schalker Schlachtenbummler sagen, ein großartiger Kapitän, ein wahrer Kapitän seiner Mannschaft, im richtigen Augenblick am richtigen Fleck und der erfolgreichste Mann bis zu dieser Minute, 2:0 für Schalke 04, durch Bernie Kloth gespielt sind, 29 Minuten im Niedersachsenstadion von Hannover. Aber ich muss dazu sagen, der HSV ist ein größerer Gegner, als er im vergangenen Jahr gegen Borussia Dortmund gewesen ist. Er hat sich bis jetzt fantastisch gewehrt und er hat viele, viele Situationen auch auf der anderen Seite brenzlig für Schalke heraufbeschworen. Freilich haben wir noch nicht gesehen, dass der richtige Abschluss gekommen ist. Wieder Gegenschuss für Schalke. Bernie Kloth auf dem linken Flügel spielt durch zum freien Körner. Der müsste schießen. Langes Bein von Joposipal geklärt. Und diesmal kein Foul, sondern harter Kampf, Mann gegen Mann. Reguläres Abwehrspiel von Joposipal, aber gefährliche Situation für den HSV. Ob sie jetzt zu ihrem richtigen Spiel finden, zu dem Spiel, das man mit dem Kreisel der Alten verglichen hat am vergangenen Sonntag im Volksparkstadion, das wird sich herausstellen. Schalke jedenfalls in diesem Augenblick nach 2:0 mit sicherer Rückendeckung entfesselt, versucht jetzt das Ergebnis heraufzuschrauben, versucht dem Gegner jetzt den Atem, die Kondition und den Mut zu nehmen. Diesem Augenblick drüben Einwurf auf der rechten Seite, von Körl aufgenommen der Ball. Jetzt kommt der Flankenball da innen, wiederum gefährlich, Bernie Kloth. Aber Schnurr ist da und greift den Ball sicher herunter und spielt ihn ab. Das Krug nimmt den Ball auf, spielt zu Pischowiak, aber schon gestört von Schalkes Abwehrreihe, die weit, weit vorgegangen ist. Sie darf sich jetzt keine Unvorsichtigkeit erlauben. Ein 2:0 ist noch kein Freibrief für eine deutsche Fußballmeisterschaft. Aufpassen und weiter decken. Das ist Brocker, der Karnow anspielt. Karnow ins Mittelfeld zu Körnl, weitergeleitet zu Koslowski, direkt Pass zu Mittelstürmer Siebert. So ist das Spiel schön, jetzt läuft es auf den linken Flügel. Aber Werner, immer wieder Werner, großartig dieser Junge. Mit einer Übersicht, mit einem guten Auge, so wie er immer wieder das Spiel seiner Mannschaft aufstachelt, möchte ich fast sagen. Das ist schon gekonnt und das zeichnet ihn aus zum kommenden Klassenspieler des HSV. Ein Freistoß, jetzt in der Schalker Hälfte, wird ausgeführt von eben diesem Werner, der den rechten Läuferposten beim norddeutschen Fußballmeister versieht. Nimmt Anlauf, 10 Meter über der Mittellinie liegt der Ball im Schalker Feld. Anlauf ausgeführt, kommt bis dicht vor das Schalker Tor, Zesek draußen und ist gerempelt worden. Beim Springen in der Luft angegangen von Stürmer. Orzesek liegt noch unten auf dem Boden. Natürlich hat sofort Schiedsrichter Dusch abgepfiffen. Das war eine unsaubere Aktion. Und es gibt naturgemäß einen Freistoß. Aber hoffen wir, dass vor allen Dingen Orzesek auf die Beine kommt und sich nicht ernsthaft verletzt hat. Das wäre ein böses Handicap für den sechsfachen deutschen Fußballmeister Schalke 04. Zwei, drei Kameraden springen hin. Auch da ist wieder Mannschaftskapitän Bernie Kloth, der sofort dem Dicken, wie sie ihn am Schalker Markt nennen, die Hand auf die Schulter legt, ihm begütigend zuspricht. Und der Dicke bleibt zwischen den Pfosten und versieht weiterhin seine Torhüterarbeit im 47. Fußball-Endspiel von Deutschland. Angriff auf der rechten Seite von Schalke 04. Siebert hat ungenau abgespielt, aber ebenso ungenau hat auch Meinke jetzt den Ball herübergelegt. Die Schalker kommen dadurch noch einmal zum Spiel zu. Jetzt macht sich Meinke aber mit einem zweiten Pass wieder verdient, indem er die Situation klärt, während drüben Sadlowski ungenau abgespielt hat. Doppeldeckung für Uwe Seeler hat funktioniert, mit den beiden Außenläufern Boruta und mit Kernhoff auf die linke Seite herausgespielt zu Siebert. Siebert jetzt zu Kreuz, Kreuz läuft an Meinke, nein, an Schlegel will er vorbei, er kommt doch vorbei, spielt jetzt ab, will spitz spielen, will steil spielen. Aber dazwischen ist Kreuz und auch Rechtsläufer Werner, der jetzt besonnen den Ball nach Ausball zurück buxiert zu seinem Torwart Schnorr, der mit weitem Abstoß weit, weit über die Mittellinie kommt. Freistoß für den HSV, nachdem Brocker den Arm etwas angewinkelt hat gegen den anspringenden Krug. Freistoß von Krug ausgeführt, zu Werner gespielt. Werner wieder hoch in den Strafraum hinein. Und wiederum ist doch Zesek draußen. Wiederum kommt er zu Fall. Wiederum ist er angegriffen worden. Aber sicher hat er den Ball heruntergerissen und wirft ihn jetzt auf den rechten Flügel ab. Da sollte der Ball hinkommen. Trotzdem schafft es Siebert noch, vor dem angreifenden Klepatsch an den Ball zu kommen. Bernie Kloth spielt jetzt nach rechts heraus zu Koslowski. Koslowski zurück zu Kloth. Auf dem rechten Flügel jetzt der links außen. Der Schalker dribbelt sich durch, spielt spitz und Schuss. Und eine gefährliche Situation. Posipal hat nicht aufgepasst. Sofort Drehschuss von Kördel. Aber der rollt um Zentimeter, um 2 oder 3 Zentimeter am linken Torpfosten vorbei und am geschlagenen Schnorr. Das war das sichere 3:0. 11 Schalker rissen bereits die Arme hoch. Zu früh gefreut, der Kampf geht weiter. 2:0 für Schalke 04 im Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft. Angriff des HSV. Linksläufer Meinke, jetzt in Mittelfeldposition. Über den Mittelkreis herausgedribbelt. Jetzt zu Krug gespielt. Krug steht in halbrechter Position. Zu Mittelstürmer Uwe Seeler, der immer wieder die Doppeldeckung vor sich hat. Uwe versucht, sich Platz zu verschaffen. Gibt Steilvorlage, aber Zesek ist da. Reißt vor halblinks Bischowiak den Ball herunter und spielt wieder ab auf den rechten Flügel. Da ist jetzt Körgel zu finden. Körgel und Koslowski in der Kombination. Steilpass zu Koslowski. Der zögert einen Augenblick. Jetzt legt er vor zu Bernie Kloth. Der rennt in den Strafraum hinein. Und da stören sich Klepatsch und Schnorr und dadurch Eckball für Schalke. Eckball wird ausgeführt von rechts durch Koslowski. Der nimmt einen Anlauf von 2-3 Meter. Jetzt kommt er hoch, etwas weit zurückgelegt ist der Ball, aber Borutta kann ihn aufgreifen, spielt ihn zu Brocker, der aus dem Hinterfeld mit nach vorn stürmt, eine Bombe abzieht mit dem linken Fuß, die weit neben und über das HSV-Gehäuse ins Aus und hinten in den Laufgang um das Spielfeld hineinspringt. Abstoß von Torwart Schnurr, der nicht minder beschäftigt war als auf der Gegenseite. Auch Zesek, Abstoß, und der wird jetzt unter grau verhangenem Himmel ausgeführt. Ist gekommen zu halblinks Bischowiak, der legt eine weite Vorlage nach vorn. Und Brocker ist wiederum da, der die Situation klärt und in den Mittelkreis hineinspielt, wo aber Jupp Posipal jetzt gegen Siebert die Chance erhält, einen Freistoß auszuführen, den er auf die Brust von Bischowiak legt. Sehr schön hat er das gemacht. Nicht Bischowiak, sondern der kleine Krug war es, der sich in halblinke Position gedribbelt hat. Das ist ja der Vorteil beider Mannschaften, dass sie durchweg junge Spieler aus eigener Zucht haben und so auch konditionell in der Lage sind, ein schnelles Spiel, ein Spiel auf fast allen Posten durch jeden Spieler ausführen und austragen lassen zu können. Drüben ist der Ball ins Aus geraten. Einwurf für Schalke 04 in der HSV-Hälfte ist jetzt von Borutta herübergespielt worden, aber ungenau, zu weit, in den Rücken, in die Hacken von Kreuz. Der kämpft um den Ball, kann auch den Ball vorbei bekommen am Stürmer. Der verliert ihn zwar, dafür ist Werner, spielt wieder nach vorne zu Uwe Seeler. Uwe Seeler verliert aber gegen Kernhoff. Einwurf, also 20 Meter neben der Schalker Eckbahne, wird ausgeführt durch den langen Aufbauläufer des HSV. Der spielt die Mitte an. Zu Stürmer, Stürmer zu Uwe Seeler und der macht noch einen Drehschuss, aber knapp hinter den Kasten ins Aus und damit Abstoß von Schalke. Die Fahnen sind immer noch gebläht vom Wind, flattern lustig oben über der viel tausendköpfigen Menschenmenge auf der anderen Seite des Ranges. Jetzt Angriff von Schalke noch einmal ausgeführt, über die linke Seite, wird aber schlecht weggegeben von Verteidiger Schlegel. Und darum bleiben die Schalker im Besitz des Balles, als drüben auf der anderen Seite Koslowski annimmt. Koslowski spielt zu Borutta, zurück zu Koslowski. Da bietet sich wieder Bernie Kloth an, bekommt noch den Ball, kommt in halbrechter Position. Dribbelt sich jetzt nach vorne, ganz langsam. Zieht einen Gegner auf sich, wartet noch mit dem Abspiel. Da steht Borutta bereit. 16 Meter zum Tor des HSV, da kommt der Schuss. Und er wird abgewehrt vom bereiten Bein von Jupp Posipal. Jetzt kommt Karnow, der andere Läufer des FC Schalke 04. Aber auch dieser Pendel der beiden Außenläufer, der einmal so schlägt und einmal so, je wie es der Bedarf des Spieles erfordert, so wie es die Situation heischt, der ist jetzt diesmal abgewehrt worden. Und der HSV kann wieder zum Gegenzug kommen. Uwe Seeler ist jetzt dran. Uwe versucht dann lastig vorbeizukommen. Hat es jetzt auch zum ersten Mal geschafft. Zieht den Ball da innen. Und da macht Orzesek eine unnötige Parade, denn der Ball wäre einen Meter neben den Kasten ins Ausgelaufen. Es gibt also Eckball für den HSV. Eckball wird von Krug gespielt. Jetzt die Anforderungsrufe für die Rothosen. Da kommt der Ball hoch herein. Gefährlich, weggeboxt mit der rechten Hand von Obzesek zu einer erneuten Ecke für den HSV. Ich glaube, es sind jetzt 4-2 oder 3 von Schalke 04. Ecke kommt von rechts herein. Etwas zu flach, aber gefährlich. Und da muss Körgel, der mit zurückgelaufen ist, den heruntergedroschenen Ball ganz schnell mit der Spitze wegschlagen, um nicht einen Torverlust hinnehmen zu müssen. Erneuter Eckball von rechts durch Krug. Krug, 2 Meter Anlauf, gegen den Wind hebt er die Ecke rein, wiederum ist der Zesek draußen, mit einem Panzersprung über 4 Meter greift er den Ball aus der Luft und stößt ihn jetzt ab in halbrechte Position. Bernie Claude läuft den Ball nach, kommt an Joposipal nicht vorbei, und ist der Fliehmatsch. Da berührt Schlegel den Ball mit der Hand im Fallen und Schiedsrichter Dusch gibt aber das erste Vergehen. Bernie Claude hat sich aufgelehnt beim HSV-Verteidiger und deshalb Freistoß für den doch noch deutschen Fußballmeister. Und noch ein Freistoß, als Karnhoff mit Stürmer nicht zurechtkommt. Diesmal ausgeführt vom London Werner, in der Hälfte der Schalke etwa 50 Meter von OZ6-Tor entfernt. Werner nimmt einen sehr großen, einen sehr langen Anlauf, heimt den Ball wunderschön mit dem Innenriss herein. Zu Krug, Krug schießt jetzt wieder hoch über den Kasten ins Aus. Noch 5 Minuten sind zu spielen und es ist begreiflich, dass die Angriffsaktionen des HSV in dieser Phase nicht sonderlich konzentriert sind. Denn mit 2:0 auf und davon laufen könnte, ist es nicht gut zu spielen. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn der HSV seine berühmten ersten 20 Minuten hätte ausnutzen können. Aber das wusste man am Schalker Markt. Und ein so cleverer Fuchs wie Edi Frühwirth hat nur ein Signal gegeben. Angreifen, angreifen, vom ersten Augenblick lang. Und den HSV nicht zur Entwicklung kommen lassen. Angriff erfolgt jetzt wieder aus der Tiefe heraus von Schalke. Von Karrenhoff ausgeführt, zu Bernie Claude kommt der Ball. Jetzt schaltet sich Verteidiger Brock an das Mittelfeldspiel mit ein und gibt nach rechts heraus zu Koslowski. Der stoppt zunächst einmal, täuscht jetzt einen Gegner an, schlängelt sich an ihm vorbei. Schwach ist die Abwehr des HSV in der Verteidigerposition. Fernschuss und großartig gemeistert von Schnurr, als er im Hechtflug über den Boden den Ball sicher an sich reißt und abstößt. Weiter Abstoß, ganz weiter Abstoß zu Uwe Seeler, aber Lastzig ist auf dem Posten und drischt den Ball vorsichtshalber erst einmal in die Zuschauerkulisse hinein, um Luft zu bekommen, Ruhe und Organisationsmöglichkeit für die eigene Abwehr. Da ist der Einwurf drin, von Werner ausgeführt, immer noch nicht ganz abgewehrt, denn Krug ist am Ball, spielt zurück zu Werner, alles am 16-Meter-Raum von Schalke 04. Wieder Werner, jetzt im Spitzenwinkel zum Schalker Tor, hebt den Flankenball herein, Ozesek ist draußen, faustet mit der rechten Hand weg, gut gemacht Ozesek. Und dann gespielt zu Koslowski, aber noch einmal der HSV. Großartig der Druck, den jetzt die Außenläufer legen. Vollrückzieher von Uwe Seeler. Sah sehr artistisch und sehr gekonnt aus, aber ohne Erfolg. Hoch über den Kasten ins Aus. Noch zu spielen 3 Minuten und der westdeutsche Fußballmeister muss Acht geben in dieser Drangperiode, in der der HSV alles auf eine Karte setzt, versucht einen dichten Sturmring um Schalkes Abwehr zu legen. Da muss er aufpassen, dass er keinen Torverlust bekommt und somit dem beruhigenden und guten 2:0 Vorsprung in die Kabinen gehen kann. Angriff vom HSV. Die Verteidiger kommen mit nach vorne. Stürmer legt zu Uwe Seeler. Uwe Seeler bekommt aber nicht den Spielraum, den er sich wünscht, um zum Schuss anzusetzen. Jetzt links außen Reuter. Was macht er mit dem Ball? Da zieht er ihn herum. Wiederum sollte der Ball zu Uwe Seeler kommen. Wiederum verpasst Uwe. Dafür ist aber Werner da. Dieser Allerweltskerl, der sich einschaltet. Nach rechts heraus gibt es Krug. Krug spielt einmal quer zu Werner. Jetzt kommt der Schuss. Aber wohin zielt er? 4. Stockwerk, Schalker Tor. Und daneben noch. Ja, das war schlecht geschossen und damit keine Möglichkeit und keine Chance für den HSV, ein Tor aufzuholen. Die Staffelung des HSV verrät alles. Sie sieht aus wie eine Schiebeschlachtordnung jetzt in Schalkes Abwehr hinein. Da stehen die Läufer schräg vor den Verteidigern und vor den Stürmern. Jetzt formieren sie sich 3 Stürmer vorne, dahinter 3 Läufer oder wenn sie so wollen, noch 3 Stürmer, um den Ball abfangen zu können, um sofort wiederum zum Gegenangriff zu kommen. Aber es gelingt nicht. Der Ball muss zunächst einmal zurückgespielt werden von Schlegel zu Torwart Schnurr. Dann gibt es Abstoß und Schnurr gibt diesen Abstoß auf den Kopf von dem fallenden Sadlowski. Aber Sadlowski hat nicht viel Glück mit seiner Abgabe, denn wiederum ist Werner da, spielt auf den linken Flügel zu Reuter. Reuter jetzt in der Abgabe zu Uwe Seeler etwas unglücklich, aber Lastzig hat sich aufgestützt beim Mittelstürmer des HSV. Deshalb ein Freistoß aus etwa 35 Meter Entfernung gegen das Schalker Tor, wiederum von Werner ausgeführt. Schalke formiert sich, hat die Halbstürmer hinten, wartet jetzt auf den Ball, da ist er drin, kommt sehr gefährlich, wird weggeköpfelt, Schuss jetzt und ans Außennetz. Der Ball klebt zwischen Stange und Netz. Und aus dieser Schrägperspektive, die wir hier zum Schalker Tor haben, konnten wir im Augenblick nicht sehen, ob der Ball im Netz klebte oder draußen. Für einen Augenblick mag auf der gegenüberliegenden Seite den 20.000 Schalker Schlachtenbummler das Herz stehen geblieben sein. Es sah gefährlich aus, aber jetzt sieht es auch wieder gefährlich aus am HSV-Strafraum. Dennoch stürmen sie vor, die Königsblauen. Kreuz ist da, Kreuz machte mit dem Abspiel, legt es jetzt vor das Tor vom HSV. Und der Ball hätte durch den Wind fast den Drall aufs lange Eck bekommen. Aber Schnurr stand richtig, riss ihn an die Brust und stößt ab. Stößt ab auf Karnow und der gibt den Ball ins Aus. Karnow winkt ab, sagt, es ist nicht schlimm. Wir gehen gleich ohnehin in die Kabine und damit ist es wohl besser, wenn ich den Ball ins Aus gebe. Und sein Vorhaben und sein Plan war richtig, denn in diesem Augenblick hat Schiedsrichter Dusch den Kampf für 6 oder 7 Minuten abgepfiffen. Es steht 2:0 durch zwei prächtige Tore des Schalker Mannschaftskapitäns Bernie Kloth für den westdeutschen Fußballmeister im 45. Finale bei 47 Endspielen. Sie wissen, zweimal wurde der Titel nicht vergeben. Im 45. Finale also 2:0 für den westdeutschen Fußballmeister gegen den HSV, den norddeutschen Meister. Wir melden uns wieder mit Beginn der zweiten Halbzeit und wünschen Ihnen jetzt in den 5 Minuten Erholung und eine kleine Pause. Wir sagen Ihnen bis gleich, auf Wiedersehen. Nun schalten wir wieder um ins Niedersachsenstadion nach Hannover zur zweiten Halbzeit des Endspiels zur deutschen Fußballmeisterschaft zwischen Schalke 04 und dem Hamburger Sportverein. Verehrte Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder das Niedersachsenstadion in Hannover. Nach der kleinen Verschnaufpause erwarten wir in wenigen Sekunden die beiden Mannschaften wieder. Die große Frage für uns ist, wird die Achillesferse des HSV Günther Schlegel, bitte, er ist entschuldigt, er hat lange nicht gespielt, aber wird er in den Sturm aufrücken und wird für ihn Pichowiak versuchsweise die Bewachung des überragenden Spielers von Schalke 04, Bernie Kloth, übernehmen. Spielstand im deutschen Fußballendspiel zwischen Westmeister Schalke und Nordmeister Hamburger Sportverein 2:0 für Schalke 04 durch die beiden Tore von Kapitän Bernie Kloth in der 3. und etwa in der 29. Minute. Und wir dürfen Ihnen schnell die Mannschaftsaufstellungen sagen und vorher schildern, wie das Bild in dieser Pause hier im Niedersachsenstadion ist. Die Farben blau-weiß, sie überwiegen in der mächtigen, ich würde sagen 80 Meter hohen Menschenwall auf der Gegenseite, werden die Fähnchen geschwenkt, als jetzt die beiden Mannschaften die Tribünentreppe am Ende der Tribüne wieder herunterkommen. Und Schalke 04 spielt mit Ocesek, Sadlowski, Brocker. Lasst sich Kernhoff, Koslowski, Kördel, Siebert, Kreuz und Kloth. Der Hamburger Sportverein, der als erstes das Spielfeld betritt. Uwe Seeler 50 Meter vor allen anderen, voller Tatendrang. Dieser HSV spielt mit Schnoor, Schlegel, Klepatsch, Werner, Kosipal, Meinke, Krug, Stürmer, Uwe Seeler, Pichowiak und Reuter. An der 2:0-Führung von Schalke gibt es nichts zu deuteln, sie ist verdient, obwohl der HSV nach dem 2:0-Stand in den letzten 10-15 Minuten, wie Sie in unserer Reportage miterlebten, seine stärksten Szenen hatte und durchaus in der Lage war, einen Gegentreffer seinerseits zu schießen. Tatsächliche Tore aber nur 2 und beide schoss Schalke 04, der 6-fache deutsche Fußballmeister, der nach langen, langen Jahren dieses Jahr zum ersten Mal wieder im Finale ist. Der in Erinnerung an die Zeiten von Kuzorra und Schepan es den großen Alten nachmachen will und in diesem Jahr wieder die Trophäe, die Krone der deutschen Fußballmeisterschaft, diese silberne Schale an den Schalker Markt zurückbringen will. Ob ihm das gelingt, das werden die nächsten 45 Minuten zeigen. In diesem Augenblick hat Schiedsrichter Dusch angepfiffen. Die zweite Halbzeit beginnt mit dem Anstoß von Schalke 04. Das Erste, was wir feststellen, ist, dass Günther Schlegel seine Verteidigerposition behalten hat. Es hat sich in der Aufstellung des HSV also nichts geändert. Und vielleicht sollten wir in diesem Augenblick auch der anderen Mannschaften gedenken, die in den vergangenen 3 Wochen sich eingesetzt haben und als Regionalsieger oder Zweite mitgeholfen haben, diese deutsche Fußballmeisterschaft glanzvoll zu gestalten. Nürnberg, Pirmasens, Köln in der einen Gruppe des HSV, Karlsruhe, Eintracht Braunschweig und Tennis Borussia Berlin in der anderen Gruppe, in der Schalke Sieger wurde, waren Teilnehmer der diesjährigen deutschen Fußballmeisterschaft. Und die beiden besten von ihnen, ohne Punktverlust, wir sagten es schon, Schalke 04 und der HSV. Und Schalke mit dem ersten Angriff am linken Flügel, Kreuz im Zweikampf mit Werner, dem rechten Läufer des HSV, wohl dem besten Spieler seiner Mannschaft, holt einen Eckball heraus. Die dritte Ecke für Schalke 04, wenn wir richtig mitgezählt haben, wird von dem bulligen, stämmigen Kreuz, dessen Bombenschuss aus Hamburg am vorigen Sonnabend ich noch in Erinnerung hatte. Dieser Schuss war der K.O.-Schlag für den Südmeister Karlsruher Sportclub. Dieser Kreuz schießt den Eckball, hebt ihn in den Torraum. Faustabwehr von Schnorr geglückt und weit muss zurücklaufen Uwe Reuter, um mindestens Kördel so zu behindern, dass der Halbrechte der Schalker den Ball ins Ausschießt. Gespielt 1 Minute, 2 Minuten in der zweiten Halbzeit und Schalke 04 erwartet den Torabschlag mit der soliden Läuferreihe mit Kernhoff, Lastig und Borutta. Und diesmal ist den Dreien zu Hilfe gekommen der rechte Verteidiger Sadlowski, der den Ball zu Bernie Claude spielt. Claude ausnahmsweise einmal nicht Herr der Situation, hat den Ball verloren. Und der kleine Krug am rechten Flügel versucht eine Steilvorlage, aber Karnow steht schon wieder drüben bereit. Hat Vorstürmer, der für mich heute nicht die zwingende Aufbaurolle spielen kann, den Ball angenommen. Und schöne Flanke der Schalker in den Strafraum des HSV hinein. Aber Abwehr vom kleinen Kleplatsch, Lolli Kleplatsch, dem schwarzen rechten Verteidiger, dem schwarzhaarigen linken Verteidiger, genauer gesagt, des HSV. Und so gibt es jetzt in der dritten Spielminute der zweiten Halbzeit Eckball für Schalke von rechts. Kördel läuft an, hebt den Ball auf den Elfmeterpunkt. Kopfball von Posipal klärt die Situation. Und Krug ist mit zurückgelaufen, hat den Ball geholt, auf engem Raum abgespielt zum rechten Läufer Werner, der wieder zu Krug. Krug versucht, Kernhoff zu täuschen, das ist ihm gelungen, aber der anschließende Steilpass zu Uwe Seeler, der übrigens glänzend markiert wird von Lastig, er geht ins Aus. Brocker wirft den Ball hinüber zu Kreuz. Kreuz wirft ein, in die gegnerische Hälfte hinein, Missverständnis in der Schalker Angriffsreihe und Meinke kann sich den Ball holen. Kopfballduell zwischen Lastig und Uwe Seeler wird wieder vom Schalker gewonnen, wie so oft. Überhaupt im Kopfbällen sind die Schalker ihrem Gegner nach meiner Auffassung besonders eindrucksvoll überlegen. Und in diesem Augenblick weiß ich nicht, welche Entscheidung Schiedsrichter Dusch gibt. Für mich unerklärlich Freistoß für den HSV. Anscheinend hat er eine Hand bei einem Schalker Spieler gesehen. Freistoß, den Meinke tritt, aus Linksaußenposition, 40 Meter vom Tor von Arzesek entfernt, in den Strafraum hineingehoben, Rückzieher und Freistoß für Schalke 04 im eigenen Strafraum, weil sich Stürmer aufgestützt hat. Stürmer scheint entweder mit seinem Gegner oder mit der eigenen Leistung nicht so recht zufrieden zu sein. Er reklamiert, er regt sich ein bisschen auf, er ist ja impulsiv, allerdings ein großartiger Spieler normalerweise. Er muss sein Spiel finden, er muss sein Spiel zu Uwe Seeler finden können, sonst ist die Chance des HSV vertan. Der Hamburger Sportverein bekommt wieder einen Freistoß zugesprochen, den die Zuschauer diesmal nicht verstehen. Und Uwe Seeler wird genommen, diesmal lässt der Schiedsrichter weiterspielen. Ich muss sagen, dass die Schalker Abwehrspieler nicht direkt unfair spielen, aber doch reichlich hart den Gegner nehmen. Und da ist Bernie Claude alleine durch, am rechten Flügel. Und da hat Schiedsrichter Dusch gepfiffen. Es gibt einen Freistoß. Niemand wusste soeben richtig, was los war, ob der Ball ausgegeben war, ob vorher ein Foul gekommen war. Nun, es ist nichts Besonderes passiert, deswegen ist es auch unwichtig, wie der Schiedsrichter die Situation gesehen hat. Kampf im Mittelfeld, rechtsaußen Koslowski, sehr flink, sehr ballgewandt, hat den Ball angenommen, spielt ihn zu Siebert. Siebert will verlängern zu Posipal, aber Posipal springt zwischen die beiden Schalker, holt sich Sonderapplaus, hat den Ball angenommen, gibt ihn zu Meinke, Meinke zu Uwe Seeler, Uwe Seeler an, Kreuz vorbei, dann weiter zu Pichowiak, der steht in Linksaußenposition, spielt zurück und dann weiter zu Uwe Reuter, Uwe Reuter zu Uwe Seeler und im Zweikampf gegen den kleinen, flinken Kernhoff verliert Uwe den Ball und so kommt Schalke wieder in Ballbesitz und spielt sich frei. Siebert, 20 Meter vom Tor entfernt, aber Posipal nimmt ihn den Ball ab, spielt ihn zu Schlegel, Schlegel zu Stürmer, Stürmer zu Werner. Das Kombinationsspiel der Hamburger sieht sehr schön, sieht sehr gefällig aus, aber es ist ein wenig zu sehr in die Breite und es ist nicht so, dass allzu oft zwingende Torsituationen entstehen. Schalke aus der Tiefe heraus durch den rechten Verteidiger Sadlowski im Angriff. Der gibt zu Bernie Kloth. Posipal ausgerutscht. Dadurch Kloth am rechten Flügel alleine, kann sich die Flanke überlegen. Da kommt sie, nach innen. Kopfball von Werner, immer wieder Werner. Und er ist auch diesmal derjenige, der im Abspiel zu Mainz erklären kann. Weitergespielt zu Reuter. Reuter zu Stürmer. Stürmer bekommt den Ball nicht richtig, muss zurücklaufen. Jetzt hat er ihn, gibt zu Kloth. Kloth müsste nach innen flanken, zieht es vor, steil zu Reuter zu spielen. Der schießt einen halbhohen Schuss auf spitzen Winkel vom rechten Flügel, eher als links außen. Aber das gute Stellungsspiel ermöglicht auch Zesek, den Ball ruhig und lässig herunterzuholen. Wieder Angriff von Schalke am rechten Flügel. Bernie Kloth überall mit einer tollen Kondition. Es ist sein Spiel, das heute gespielt wird. Der Kapitän von Schalke ist zu 50% an dieser klaren 2-0-Führung seiner Mannschaft beteiligt. Und da kommt Flanke von Koslowski. Schöner Drehball, der am Tor vorüberstreicht und der nach Auffassung des Linienrichters die Linie überschritten hat. Die Schalker Zuschauer wollen das nicht wahrhaben, aber die Entscheidung gilt natürlich. Es gibt Abschlag vom Tor des Hamburger Sportvereins. Gespielt zu Werner, der wieder zurück zu Schnorr. Schnorr aus der Hand über die Mittellinie hinweg zum rechten Flügel. Doch müsste Stürmer den Ball annehmen, hat er auch gekonnt. Spielt weiter, aber lasst sich, hat ein faszinierendes Stellungsspiel. Er deckt Uwe Seeler nicht in Manndeckung, er ist meistens 2-3 Meter von ihm entfernt. Sobald aber der Uwe antritt, da steht er da. Sobald Uwe angespielt wird, steil angespielt wird, ist er mit einem kürzeren Schritt zur Stelle und nimmt dem Hamburger Mittelstürmer damit die Möglichkeit vorzustoßen und eine Gefahr für Orzesek zu sein. Ein bisschen zerfahren im Augenblick das Spiel, nicht das Tempo, nicht die Spannung der letzten Phase der ersten Halbzeit, als der Hamburger Sportverein drängte. Aber jetzt Schalke am rechten Flügel, am linken Flügel, wollte sich Kördel durchspielen, aber Meinke hat ihm den Ball vom Fuß, vom Spann geschlagen, in fairer Form übrigens. Und so gibt es jetzt einen Eckball, den Kloth, der links außen von Schalke treten wird. 4 Angriffsspieler der Schalker. Man sieht, Schalke spielt betont auf Sicherheit, aber trotzdem sind die 4 Stürmer immer noch gefährlich, so wie jetzt bei der Flanke, die da innen kommt. Faustabwehr von Schnorr, verlängert von Reuter, aber trotzdem muss sich Reuter zweimal einsetzen, bevor er Pichowiak bedienen kann. Das Spiel immer noch in der Hälfte der Hamburger. Jetzt kommt Pichowiak mit einem verunglückten Steilpass zum Zug. Sehr fleißig sind, die hinten und vorne wirken, ein enormes Laufpensum absolvieren, haben einen neuen Angriff aufgebaut. Der Ball kommt zu Siebert und jetzt wieder zum rechten Läufer Borutta. Borutta führt den Ball, gibt weiter zu Bernie Kloth, aber Schlegel hat aufgepasst und hat vor Kloth den Ball angenommen, verlängert, gibt zu Pichowiak, Pichowiak zu Stürmer, Stürmer im Direktspiel zu Uwe, aber wieder ist es Kernhoff. Kernhoff, der erstaunlich reaktionsschnell ist und auch diesmal den Hamburger Angriff gebremst hat. Angriff von Schalke am linken Flügel. Die ganz in Blau spielende Elf der Knappen vergibt diesmal die Möglichkeit. Und die weiß-rote Angriffsmaschine der Hamburger kommt in die gegnerische Hälfte zu Uwe Seeler. Uwe Seeler weit vom Tor noch entfernt, gibt zu Stürmer. Stürmer wird angegriffen von Lastzig und Lastzig ganz ruhig, ganz lässig, in faszinierendem Spiel. Und Stiel macht das, der Schalker Stopper klärt zur Ecke. Eckball für Hamburg, nach innen getreten. Wo kommt der Kopfball? Da ist der von Pichowiak. Aber er hat nicht genügend Fahrt und sehr leicht, sehr sicher kann auch Zesek den Ball abfangen und weiterspielen mit der Hand zu Koslowski. Koslowski weiter zu Bernie Kloth. Bernie Kloth verliert gegen Uwe Seeler. Uwe Seeler, Sie haben richtig gehört, in der eigenen Hälfte hat diesmal den Kapitän der Schalker gebremst. Einwurf für den Hamburger Sportverein. Gespielt, schätze ich, etwa 10 Minuten in der zweiten Halbzeit. Spielstand immer noch 2-0 im deutschen Fußball-Endspiel 1958 für Westmeister Schalke. Meinke kann einen Freistoß treten. Der kommt in den Schalker Strafraum hinein. Otto Lastzig springt hoch, hat abgewehrt. Nachschuss von Werner, als Senker gedacht, wird von Orzesek abgefangen. Orzesek mit der Hand, wie so oft, zu Koslowski. Verwirrend ist der Positionswechsel bei den Schalker Stürmern. Gleichgültig, ob sie mit drei oder mit fünf Leuten vorne sind, man weiß nie genau, wo sie sind. Und das macht die Angriffe der Schalter so gefährlich. Jetzt ist Krug der Rechtsaußen am linken Flügel, zieht einen Flankenball hinüber zum rechten Flügel, wo Brocker im Kopfballduell gegen Stürmer Sieger bleibt, allerdings den Ball über die Auslinie schlägt. Einwurf durch Werner am rechten Flügel des HSV in der Schalker Hälfte. Krug wieder zurück zu Werner. Werner zieht eine Flanke, nicht ganz so weit Richtung Tor wie bisher. Und da hat Karnhoff wieder das richtige Stellungsspiel, als er gegen Stürmer den Ball abwehrt. Und Brocker spielt den Ball jetzt endgültig zu Torsteher Zesek zurück. Abschlag aus der Hand, weit über die Mittellinie. Übrigens hat der Wild jetzt nachgelassen und mit einem verlängerten Kopfball von Siebert wird sofort schon Schnurr bemüht. Das war keine Gefahr und die HSV-Deckung spielt jetzt hinten so ruhig und so dreieckförmig, dass man glauben könnte, die Hamburger würden 2:0 führen. Es ist aber umgekehrt. Und jetzt hat sogar ein Hamburger Spieler Hand gemacht. Es gibt Freistoß für Schalke 04. Kördel bemüht sich um den Ball. Noch einmal Hand von Klepacz. Das war aber auch wirklich Notbremse, denn Koslowski, der schlanke und kleine Schwarzhaarige rechts außen der Schalker, er lief schon in Position. Freistoß ist ausgeführt, kommt zu Koslowski. Koslowski weiter zu Siebert. Siebert, der immer wieder nach den Flügeln ausbricht und damit Posipal ein bisschen erschüttern will. Flanke kommt nach innen. Schuss von Kreuz, abgefallen von Schlegel. Gefahr gebannt und beim Stand von 0:2 neuer Angriff der Hamburger. Soll zu Uwe Seeler kommen, aber Uwe resigniert ein wenig jetzt. Gegenlasst sich. Erstens ist der Schalker einen Kopf größer, zweitens mindestens genauso schnell wie Uwe und immer wieder vergeblich auf manchmal wirklich sehr ungenaue Vorlagen reagieren. Das ist wirklich, das ist ein bisschen zu viel, auch für einen so impulsiven und drahtigen Spieler wie Uwe. Jetzt ist Krug am Ball, am Strafraum der Schalker. Aber wieder, bevor Pichowiak angespielt werden kann, ist es Karnhoff, der unermüdlich hinten klärt und der eine großartige Leistung, vor allem jetzt in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit, zeigt. Klepacz rückt mit auf. HSV drängt mit 8-9 Leuten jetzt. Uwe Seeler am Ball, stolpert, bleibt trotzdem noch im Ballbesitz. Da ist es wieder Karnhoff, immer wieder Karnhoff, der für mich neben Klot und neben Lastzig die überragende Figur im blauen Dress der Schalker ist. Und Abschlag von Ochzesek, als er angespielt wird, kommt zu Siebert. Siebert hat aber keinen Mitspieler. Schalke, wie gesagt, meistens jetzt nur mit zwei, drei Leuten vorn. Und da hat es die Hamburger Abwehr doch ein bisschen leichter, als wenn Schalke mit fünf, sechs Angriffsspielern stürmt. Jupp Posipal, den viele, viele gewünscht und gegönnt hätten, dass er seine Fußballlaufbahn mit einer deutschen Meisterschaft abschließt und krönen kann, hat den Ball nach vorne gespielt. Aber wieder in die Füße der flinken Läufer von Schalke. Jetzt ist es Borotta. Höhe der Mittellinie spielt er ab zu seinem in Rechtsaußenstellung stehenden Mittelstürmer Siebert. Siebert weiter zu Klot. Klot, der links außen wieder am rechten Flügel. Das ist das Kunststück. Wo nimmt er nur die Kondition her? Der Schalker, 31 oder 32-jährige Kapitän. Schöne Flanke da innen gespielt von Werner. Abgefangen. Werner, immer wieder Werner, ist ruhender Pol in der Mannschaft der Hamburger. Wieder wundervoller Flachpass der Schalker über zwei Stationen hinweg. Dritte Station heißt allerdings wieder Werner, der Kreuz gut markiert. Von Werner zu Stürmer, Stürmer zu Uwe Seeler. Uwe Seeler hat sich diesmal zu viel Zeit gelassen. Die Strafe war, dass Otto Lastzig vor ihm den Ball bekam, allerdings über die Außenlinie schlug. Und der Linienrichter ist sogar der Meinung, dass zuletzt Uwe den Ball berührt hat und folgedessen Einwurf durch Brocker, den linken Verteidiger von Schalke. Spielstand 2:0. Gespielt im Niedersachsenstadion eine gute Viertelstunde, ich glaube 17 Minuten. Und Schalke wieder durch Bernie Kloth im Angriff. Nur drei Angreifer im blauen Dress, aber sie bringen höchste Gefahr. Und da schießt Bernie. Aber er schießt einen Aufsetzer mindestens 2-3 Meter am Tor von Schnurr vorbei. Das darf gesagt werden. Sie müssten nur ein bisschen steiler, ein bisschen schneller im Sturm spielen. Dann wäre vielleicht auch das Spiel offener und aussichtsreicher für Sie. Immer wieder versuchen Sie es. Sie sind sehr eifrig, Sie sind schnell. Und rechts außen Krug zieht die Flanke dahin, zieht sie dahin, wo der Halbstürmer, der Schalker, wo Kördel steht. Kördel zu Krug. Krug alleine mit zwei Schalkern gegen drei Abwehrspieler der Hamburger. Das ist eine Chance. Siebert zu Krug. Krug kann schießen. Aber Werner mit einer ungeheuren Schalker hat ihm den Ball vom Fuß genommen und hat ihn zu Schnurr zurückgespielt. Im eigenen Feld spielen sich die Hamburger die Bälle zu. Krug hat ihn, gibt jetzt weiter zu Uwe Seeler. Uwe Seeler versucht gegen wen? Gegen Borutta sich durchzusetzen. Das ist ihm gelungen, da müsste eine Flanke kommen. Aber Lastzig ist auch diesmal mit einem Spreizschritt dem Mittelstürmer der Hamburger gefolgt. Der hält sich den Fuß ein bisschen, so als wollte er sagen, das war aber reichlich hart. Nun immerhin, er hat bei dieser Aktion einen Eckball herausgeholt, den Uwe Reuter treten wird. Der Hamburger links außen, Ipowski, der rechts außen, legt sich den Ball zurecht, dringt in die gegnerische Hälfte ein, gibt zu Bernie Claude. Claude wird verfolgt von Schlegel, trotzdem kriegt er fast immer den Ball, auch diesmal, nur sein Abspiel ist ungenau. Nun ja, nach 70 Minuten sieht eine Sache schon anders aus als etwa nach 20 Minuten. Auch die Genauigkeit, auch die Schnelligkeit und Kondition sind dann natürlich doch gelegentlich auch für einen Bernie Claude schon ein bisschen schwierig. Nun hat der Torsteher, der Hamburger, sich den Ball geholt, schlägt ihn weit nach vorne. Wieder wird er abgefangen, diesmal von Kreuz, dem Halblinken. Der zieht eine schöne Flanke da innen. Der ganze Innenschirm der Schalker, auch die Abwehr der Hamburger verfehlen den Ball. So holt ihn sich Koslowski da rechts außen, spielt weiter zu Kördel. Kördel, der sich sehr eindrucksvoll in Szene setzen kann in der zweiten Halbzeit, will verlängern. Aber wieder ist es Werner. Werner, der überragende Spieler der Hamburger, der sich den Beifall von Tausenden holt. Und da spielt eben als 23. Mann Schiedsrichter Duschmidt. Hat die Hamburger dabei um eine allerdings noch sehr harmlose Möglichkeit gebracht, als er im Mittelkreis den Ball irgendwie an seinen recht fülligen und stämmigen Körper geschickt bekam. Und nun geht das Spiel weiter in Form eines Angriffs der Schalker am linken Flügel. Und Werner will den Ball zu seinem Torwächter zurückspielen, aber er zieht es vor, ihn über die Auslinie rutschen zu lassen. Damit bleibt es beim 2:0 und Abschlag vom HSV. Der HSV ist durchaus gleichwertig, aber das ist kein Wunder jetzt in der zweiten Halbzeit. Denn Schalke spielt ja betont mit 3 Stürmer nur und die Halbstürmer sind zurückgezogen. Trotzdem wieder Angriff der Schalker. Wundervoll die Genauigkeit der Pässe. Auch diesmal 2 Stufen waren nur notwendig, um einen Raum von 60, 70 Metern zu überwinden. Und Pech für Schalke, dass der letzte Steilpass von Claude, dass der um Zentimeter sein Ziel verfehlte. Sonst hätte ein anderer Stürmer, wahrscheinlich Siebert, eine Chance gehabt. Der verliert gegen Reuter. Reuter hat ohne Ball gesperrt. Das bedeutet Freistoß für Schalke von der Mittellinie aus. Der Ball wird gespielt zu Mittelstürmer Siebert. Siebert in Rechtsaußenposition. Was wird er machen? Zieht die Flanke vor das Tor. Schnorr in der Luft, abgewehrt, aber ungenau. Und Schnorr weit aus dem Tor heraus. Werner, immer wieder Werner, muss eben die etwas gefährliche Parade, leichtsinnige Parade von Schnorr gut machen und stürmt weit mit nach vorne zum linken Flügel, wo Reuter den Ball annimmt. Reuter, der schussgewaltige Linksaußen der Hamburger, spielt weiter zu Posipal. Posipal im Sturm mit und er wird hart genommen von Borutta. Die Schalker, sie sind wirklich manchmal ein bisschen hart, aber sie sind nicht so, dass die Pfiffer angebracht wären, würde ich sagen. Es gibt Freistoß und diesen Freistoß, den möchte ich Ihnen gerne noch schildern. Uwe Reuter läuft an, aus Linksaußenposition, hebt den Ball vor das Tor, über das Tor und hinter das Tor. Schönen Dank, Herr Zimmermann. Und die letzten 22 oder 23 Minuten hat jetzt Schalke die Gelegenheit, seinen Vorsprung zu halten bzw. zu sichern. Koslowski greift an, spielt jetzt zum Mittelstürmer Sieber, in aussichtsreicher Position, schießt auf den Kasten, schräg aus spitzem Winkel. Nicht berührt von Schnorr, der abwinkt. Der Ball geht am Tor vorbei, ins Aus auf das Rostrot der Aschenbahn und damit eine kleine Ruhepause, eine Sammlung und eine neue Konzentration für die Spieler, die ihre Posten erneut beziehen. Angriff und Druck des HSV auf dem linken Flügel mit Werner und Reuter. Spiel ist jetzt zu Fuß gekommen, der schießt und hat den Kasten ins Tor aus. Dolaszik als Mittelläufer, der kleine Karnow als linker Läufer und Mannschaftskapitän Claude, der auf allen Posten zu finden ist, sich immer wieder anbietet und der 2 goldene Tore für Königsblau geschossen hat. Auf der Gegenseite überstrahlt, überragt ein Name alle anderen. Und das ist der blonde rechte Läufer Werner, der ein großartiges Pensum geliefert hat, in Abwehr wie im Aufbau. Koslowski jetzt auf der linken Seite, will er vorbeikommen an Pischowiak, der in der Abwehr steht. Hat das auch geschafft, dribbelt jetzt nach innen, legt die Flanke vor den Kasten, aber zu weit zurückgespielt. Da konnte Bernie Claude nicht mehr an den Ball kommen. Das war zu weit in den Rücken gespielt. Jetzt gegen sich des HSV. Uwe Seeler spuckte dann Lastik vorbei, aber er ist im Nachpassen nochmal angegriffen worden. Und es gibt bei Handspiel von Otto Lastig, was gibt es? Einen Freistoß oder gibt es sogar einen Eckball? Nein, einen Einwurf noch. Der Handball ist aber auch außerhalb des Strafraums gespielt worden, sodass die Sprechchöre des HSV nicht ganz zurecht bestand. Jetzt Fernschuss von Werner und der geht neben den Kasten ins Aus. Zesek spielt in halblinker Position, will dort seinen Sturm antreffen, findet ihn auch mit Bernie Kloth, der zu Koslowski herübernickt und dann den Ball zurückerhält. Bernie noch einmal am 16-Meter-Raum, aber offenbar ist ihm doch jetzt einiges von der Kondition abgegangen. Er hat aber auch in der ersten Halbzeit gerackert, geschuftet wie ein Pferd, wie man so schön sagt. Rechts außen gestanden, links außen gestanden, Mittelstürmer gestanden, Tore geschossen und noch hinten mit ausgeholfen, wenn es sein musste. Angriff des HSV auf dem linken Flügel jetzt. Reuter will vorbei an Kernhoff. Kernhoff sperrt ihn aber als beide auf dem Boden liegen und gibt den Ball nicht frei. Also Freistoß für den HSV, ausgeführt von Meinke. Zu Jupp Posipal gespielt. Posipal in die Mitte hinein, aber nicht genau genug, sodass jetzt Brocker eingreifen kann. Brocker und Grub befehden sich auf der linken Seite. Einwurf für den HSV. Einwurf durch Werner jetzt weitergeleitet in die Mitte auf den Elfmeterpunkt. Jupp Posipal nickt herüber mit dem Kopf, aber auf den Schädel von Kernhoff. Und Kernhoff macht daraus eine brauchbare Vorlage zu Bernie Kloth. Sofort wieder drei Schalker Stürmer. Ja, mehr sind es nicht mehr. Aber brandgefährlich vorne. Zu Koslowski gespielt. Koslowski lässt den Ball abprallen und spielt zu Körgel. Körgel jetzt steil zu Bernie Kloth. Bernie kommt aber an seinem Verteidiger nicht ganz vorbei. Dafür aber Körgel, der sich den Ball noch einmal aus der Luft greift, steht jetzt an der Eckfahne. Spielt noch einmal zurück zu Kloth. Kloth zu Koslowski, legt ihm den Ball vor. Steht am 16 Meter rum, spielt sich wunderschön durch und wird getrennt vom Ball durch den angreifenden Klepatsch. Und hat ein langes Bein gemacht, Freistoß also für den HSV. Der Freistoß ist ausgeführt, fast von Kreuz erreicht worden, aber da macht Slalom der halbrechte Stürmer vom HSV und gibt jetzt nach rechts heraus zu Krug, Krug weiter zu Uwe Seeler. Und jetzt kommt der plötzliche Antritt und der nachfolgende Schuss, der Flankenball, der geht an die Hose von Brocker und so also Eckball für den HSV von rechts, der jetzt angefeuert wird. Eckball ist drin, kommt gefährlich herunter, wird von Orzesek mit beiden Händen abgeklatscht und mit zwei, drei Schritten nochmal erreicht und dann endgültig geklärt. Ja, sie spielen alles in allem gesehen schon reifer, die Schalker. Sie haben es schon drin, immer wieder verwirrend die Abwehr des HSV zu öffnen, mit schnellen Pässen und vor allen Dingen mit Direktspiel hinten durchzukommen. Aber das wollen die HSVer jetzt auch. Und als sich Uwe Reuter jetzt rechts außen versucht, da ist sein Ball ins Ausgerutscht. Einwurf also für Schalke 04 durch Brocker ausgeführt. Zu spielen noch 17 oder 18 Minuten beim Stande von 2:0 für Schalke 04. Angriff des HSV, gefährlich jetzt, Seele am Ball. Ist aber abgedrängt worden jetzt von Borutta. Kämpft immer noch mit dem Schalker. Kommt wieder an den Ball. Lastig ist da. Drängt den Ball weg. Noch einmal Uwe Seeler da. Und jetzt zu Borutta. Und das wird einen Freistoß geben. Pfeifkonzert des Publikums. Völlig unberechtigt. Denn warum darf der Schalker Abwehrspieler nicht seinen Torraum decken? Auf dem linken Flügel, da versucht Bernie Kloth vor dem angreifenden Schlegel an den Ball zu kommen. Aber er schafft es nicht ganz. Dafür taucht aus dem Hintergrund Kreuz auf, spielt jetzt noch einmal durch zu Bernie Kloth. Der steht aber in Abseitsstellung und sofort hat Schiedsrichter Dusch auf das Heben der Fahne seines Linienrichters geachtet und so einen Abseitsball gegeben, der aus dem Strafraum des HSV etwa 15 Meter vom Tor entfernt ausgeführt wird und nach rechts außen herübergespielt wird. Brocker ist aber da. Brocker klärt sofort den Freistoß, gibt ihn zu Kernhoff. Kernhoff weit, weit in das Feld des HSV und Koslowski springt vor Schlegel in den Ball hinein und rischt ihn in die Stehplatzkulisse hinein. Drüben Einwurf, Werner hat ausgeführt, zu Reuter gespielt, Reuters Querpass kommt zu Joposipal, der sofort schön weitergeleitet zu Uwe Seeler und der verhaspelt sich wieder. Es gelingt ihm heute nichts, dem Mittelstürmer des HSV, nachdem er großartig abgedeckt worden ist. Aber er braucht auch für meine Begriffe etwas zu viel Platz für seine Aktionen. Er ist nicht so klar im Spiel, als wenn er etwa einen unbeweglichen und nur den Raum deckenden Mittelläufer gegen sich hätte. Freistoß jetzt für Schalke 04 durch Körgel ausgeführt. 30 Meter vom HSV-Tor. Ball kommt in schöner Position auf Bernie Kloths Kopf, aber Etwas zu scharf war er gezogen, ehe das Bernie hinlangen kann mit seinem Scheitel. Da ist der Ball bereits rechts am Tor von Schnorr vorbeigeflitzt. Torabstoß also vom Hamburger Torwart. Torabstoß in den letzten 14 Minuten dieses Spiels. Schlechter Torabstoß, den hat sich Bernie Kloth sofort geangelt und er kommt zu Fall, hat zweimal jetzt Bischofiak hinlangt im Liegen und das war natürlich nicht erlaubt. Da wird Kreuz, der Scharfschütze in Schalkes Sturm, diesen Ball ausführen. 9 Meter vom Ball, stellt durch die HSV-Abwehr auf. Kreuz steht noch beide Arme in die Hüfte, nimmt jetzt Anlauf, zieht den Ball flach auf die Mauer, Nachschuss und noch einmal auf die Brust von Bischofiak geschossen, abgewehrt und Abseitsstellung durch Koslowski. Das ist also Freistoß für den HSV und Befreiung aus einer brenzligen Situation, da Schalke jetzt wieder zum Sturmlauf ansetzt. Koslowski spielt zu Borutta, Borutta jetzt nach rechts heraus zu Siebert, der kann mit Bischofiak nichts anfangen, der spielt weit zurück zu Thomas Schnorr und wiederum eine neue Aufbauchance von hinten heraus vom Torwart eingeleitet für den HSV. Aber schlecht, spielt auf den Fuß von Posipal, der ebenso schlecht auf den Fuß von Körgl und jetzt entwickelt sich wieder die Angriffsmaschinerie von Königsblau. Siebert spielt durch zu Bernie Kloth, Bernie schaut, wo seine Mitspieler stehen, gibt jetzt einen Querpass herüber zu Kreuz, der steht ganz frei, allerdings im spitzen Winkel zum Tor des HSV, spielt zurück, abgewehrt ist der Ball, abgerutscht von Körgels Fuß, eine gefährliche Situation für den HSV, gut überstanden, weil im Augenblick Kreuz etwas zu unschlüssig war, vielleicht hätte er auf spitzen Winkel aufs Tor feuern sollen, denn sein Ball hat ja so viel Druck, was ihn schwerlich am Torwart festhält. Jetzt Gegenzug des HSV mit Reuter, steht am 16 Meter Raum, spielt etwas weit nach rechts heraus zu Krug. Er muss den Ball nachlaufen, steht fast an der Eckfahne, gibt er rein auf den 11-Meter-Punkt. Jetzt versucht aus der Luft Uwe Seeler, hoch ist der Ball gekommen, abgewehrt mit einer Faust. Noch einmal Nachschuss, daraus wird nichts. Als Werner hinlangt, ist auch Karnow da und Retter in höchster Not. Müssen sie sich befreien, die Schalker, sie müssen jetzt weiterhin auf Angriff spielen. Denn der Druck des HSV ist sehr stark geworden, sagt ihn eben schon, Joposipal taucht mit vorn auf, versucht das Blatt zu wenden, das Schiff noch in die richtige Fahrbahn zu bringen, allerdings schwer bei 2:0 Rückstand. Einwurf durch Klepatsch in der Hälfte von Schalke 04, ist ausgeführt worden von Reuter, Borutta stört aber. Schalker spielen jetzt sehr, sehr aufmerksam in der Deckung, haben Körgl angespielt, Körgl um Dribbel 2, HSV versucht sich noch einmal mit einem Dribbling, da geht der Ball verloren und er kämpft ihn zurück zu Koslowski, spielt er und Koslowski am Mittelkreis stehen, spielt ab, aber wiederum Schlegel, der gut auf Schalke Richtung eigenes Tor und spielt zu oft besser. Warum das Publikum pfeift, nicht ganz begreiflich, denn jede Partei, wenn sie so eine gute Führung herausgespielt hat, wird sicherlich immer wieder auf Zeit spielen. Jetzt Großchance noch einmal für Schalke 04, Kreuz angelt sich den Ball, steht im Strafraum, das heißt auch Schuss. Oh, das ist die Entscheidung. Und jetzt kleben sie alle aufeinander sogar. Zesek läuft bis zur Mittellinie, da sind sie hochgesprungen. Das war ein Schuss aus spitzem Winkel, aus etwa 30 Grad. Ein Mordsding, man konnte den Ball kaum sehen, man sah nur den Einschlag hinter dem sich streckenden Schnorr. Eine Bravourleistung in dem Augenblick, da der HSV versucht, das Blatt zu wenden. Schlägt Schalke kaltschnäuzig zu und erzielt ein Tor, wie man es nicht alle Tage sieht. Durch seinen halblinken Kreuz, der ein ungeheures Pfund ins rechte Toreck des HSV hineinsetzt. Ist damit die Entscheidung gefallen? Wir glauben es bejahen zu können, da die aufmerksame Deckung der Schalke einen weiteren Tor der eigenen Stürmerreihe sichern wird. Angriff von Schalke wieder nach Mittelanstoß, aber Schnorr war diesmal draußen und hat den Ball sicher gefangen und abgestoßen, auf die rechte Seite herübergelegt. Jetzt ist Borutta da, Borutta fängt den Ball ab, aber Uwe Seeler erreicht ihn noch einmal am Mittelkreis. Spielt ihn ab zu Werner. Quer gepasst. Kreuz noch etwas echauffiert von eben, noch etwas außer Atem. Hat jetzt den Ball nicht mehr erreichen können. Der HSV spielt sich jetzt durch. Hat zu Stürmer gespielt. Gute Situation für den HSV. Aber zu unentschlossen. So spielt kein Stürmer auf, der solche Scharfschützen wie Reuter, wie Uwe Seeler und wie Stürmer hat. Da muss man entschlossen zu Werk gehen, wenn man 5 oder 6 Meter vor dem Kasten des Gegners steht. Freistoß für Schalke 04 in der Hälfte des HSV, nachdem eben Siebert Kracht angegangen worden ist, wird ausgeführt Jetzt von Brocker, der im Sturm der Schalker mit auftaucht. Spielt nach links heraus zu Kreuz. Kreuz wartet einen Augenblick, dann spielt er steil zu Körsel. Die Schalker tauchen auf allen Mannschaftspositionen auf, ihre Stürmer. Das ist das Geheimnis ihres Erfolges. Angriff jetzt auf der linken Seite. Schlängeln, bleibt bei Werner hängen. Dafür ist Kreuz wieder da, sie sich den Ball förmlich heraus tankt. Noch einmal zurückläuft, jetzt abspielen kann zu Körsel. Tut es auch, alles vor dem 16 Meter rum des HSV. Abspielt, schön getäuscht von Körsel. Kommt herum, spielt noch einmal zu Kreuz. Jetzt spielen die Schalker im Kreisel, drehen sich, wenden sich, behalten den Ball in den eigenen Reihen, wollen es machen wie Borussia Dortmund im vergangenen Jahr. Von Position zu Position läuft der Ball, Steilpass jetzt plötzlich wieder von Karnow nach vorne. Da setzt sich Sieber ein, zieht den Ball herum, aber ins Tor aus und Abstoß von Torwart Schnurr. Zu spielen noch 6 Minuten im Niedersachsenstadion. 3:0 für Schalke 04 und ich muss sagen, der entschlossenere Sturm und der Sturm mit den größeren Ideen und die bessere Abwehr, also alles in allem gesehen, darf man sagen, die bessere Mannschaft hat bis jetzt den 3:0-Vorsprung herausgeholt. Dem rechten Flügel will Koslowski einen Ball annehmen, er rutscht ihm unter dem Fuß weg. Einwurf also für den HSV. Da setzt sich Reuter auf der Linie durch, an Sadlowski vorbei, strebt er dem Schalker Tor zu, macht eine ganz weite Vorlage, wird er sie noch erreichen vor dem Kreidestrich, hat sie jetzt, zieht sie herein nach innen, ganz spitz zum Tor der Schalker. Aber auch Zesek ist draußen, fängt den Ball sicher und spielt zu Otto Lastzig. Lastzig weitergeleitet, Verteidiger und Mittelläufer im Zusammenspiel, Koslowski zu Kördel, Kördel aber jetzt etwas ermüdet, überlässt Uwe Seeler den Ball und als die Hamburger jetzt konzentriert angreifen, wird der Ball zurückgespielt von Karnow zu Zesek. Zesek läuft jetzt quer durch den Strafraum, spielt ab auf linke Position zu Kreuz. Kreuz ist aber bei Werner gut aufgehoben. Werner sofort wieder Vorlage auf den rechten Flügel zu Krug. Krug am 16 Meter Raum, spitzer Winkel, gibt er rein. Und was wird Reuter mit dem Ball machen? Er nimmt ihn nicht direkt. Er versucht, seinen Mitspieler zu überspielen. Schuss über den Kasten von Uwe Seeler. 5 Meter Entfernung, genau am Kreidestrich des kleinen Raums, jagt er in die Vorlage hinein, jagt sie mit der Spitze. Ganz knapp, hauchdünn, möchte fast sagen, der Ball hat die Latte noch berührt, ins Tor aus. Krug legt jetzt gentlemanlike den Ball auf den 5-Meter-Raum, lässt also den gegnerischen Torwart Abstoß machen. Aber er hat es natürlich auch eilig. Er will jetzt sehen, dass alles schnell geht, dass der HSV noch eine Chance bekommt. Siebert ist aber am Ball. Schlechtes Abspiel zu Meintke. Meintke steil nach vorne. Da steht niemand mehr. Haben sie denn schon aufgesteckt wieder, der HSV? Er sollte doch kämpfen bis zum Schluss. Er hat bis jetzt eine so großartige Partie geliefert, dass wir ihm alle Anerkennung und alle Achtung zollen müssen. Natürlich, das 3:0 war ein schwerer Schock für die Rot-Weißen. Jetzt Angriff von Schalke 04. Bernie Kloth am Ball, führt ihn in der Mitte, gibt zu Kördel. Kördel jetzt am 16 Meter Raum stehen, greift an, schießt ganz plötzlich, ganz unverhofft. Aber er schießt einen HSV-Spieler an und jetzt Dreieckspiel des HSV, geleitet zu Jupp Posipal, der aber zu spät kommt gegen Karnow. Und Karnow wieder zu Kördel, Kördel zurück zu Sadlowski. Sadlowski einen Bogen schlagen, dann Stürmer vorbei, noch einen Bogen schlagen, noch einen Hackentrick. Ja, das leben sie. So haben die Alten früher gespielt, sagen sie sich. Und so wollen wir unser erstes Fußball-Endspiel mit der jungen Generation auch nach Hause schaukeln. Aber wiederum greift der HSV an. Jetzt zu Stürmer gespielt. Stürmer scharf markiert von Karnow. Gibt zu Krug. Krug weit nach vorne. Bischofjak läuft durch. Gefährliche Situation. Aber da schießt Stürmer den fallenden Nordzesek an. Und noch einmal Eckball und noch einmal Chance für den HSV, in den letzten 4 Minuten ein Tor gegen den westdeutschen Fußballmeister zu erzielen. Schiedsrichter Dusch entscheidet nicht auf Eckball, sondern auf einen indirekten Freistoß. Er zeigt es an, indem er seine linke Hand hochhebt. Und diesen indirekten Freistoß führt der Allerweltskerl und der beste Spieler des HSV, Außenläufer Werner, aus. Der nimmt ganz kurzen Anlauf nun, schaufelt herüber, rausgeköpfelt aus der Gefahrenzone von Otto Lastzig. Da hat Uwe Seeler den Ball erreicht, spielt zu Werner. Werner aber auf den Fuß von Rocker und Gegenzug von Schalke. Klug machen sie das, schauen, wo jemand steht und spielen dann den Ball ab. Aber diesmal war es schwach gemacht von Körgel. Ja, die Kräfte lassen jetzt etwas nach. Die Kräfte der Halbstürmer bei Schalke, die gleichermaßen an der Verteidigung wie am Aufbau des Vorsprungs beteiligt sind. Angriff von Uwe Seeler oder, nein, es war Meintke, glaube ich, und dann gegen Kreuz kommt er nicht vorbei. Der Halbstürmer der Schalker deckt mit ab. Kördel übernimmt den Ball von Koslowski, spielt ihn quer zu Borutta. Selbst Schalkes Verteidiger Brocker taucht links in Sturmposition auf, jetzt steil gegeben zu Koslowski. Koslowski will zu Bernie Kloth kommen. Da ist aber Schlegel dazwischen, der sich in der zweiten Halbzeit prächtig gegen Wernigloth gehalten hat. Ausball und Einwurf für den HSV. Jetzt zu Werner gelaufen. Noch 2 Minuten sind zu spielen. Steilpass nach vorne. Otto Lastzig vor Uwe Seele am Ball und drischt weit, weit herüber. Krug nimmt auf. Krug spielt aber den Ball, das Schlechteste, was er tun konnte, genau seinem Verteidiger von den Fuß. Der gibt weit nach vorne zu Siebert, lässt den Ball abklatschen zu Koslowski, zu Wernigloth, zu Körgl, Körgl, steil durchgeleitet zu Siebert. Noch einmal zurück zu Körgl. Das war des Guten, vielleicht etwas zu viel, aber Körgl kann den Ball noch erreichen. Spielt jetzt ganz nach rechts heraus. Da ist Wernigloth ungedeckt. Schlegel lässt den Spielraum. Da rutscht Bernhard aus und sitzt auf dem Hosenboden. Ja, es ist vorbei mit der Kondition, vorbei mit der Kraft. Eine nervenaufreibende und eine kräftezehrende Fußballsaison liegt hinter den beiden Mannschaften. Endspiele, Pokalspiele, Meisterschaftsspiele und heute der große Schlussakkord im Niedersachsenstadion. Das muss einmal sich auch ausdrücken im körperlichen Versagen, jetzt da man so dicht vor dem erhofften Ziel steht. Angriff des HSV. Aber er ist gestoppt worden, souverän, lässig von Sadlowski, steht an der Mittellinie, dribbelt sich vor, der Schalker, Verteidiger, der früher ja auch schon in Stürmerposition gespielt hat, hat zweimal umspielt, taucht jetzt vor dem 16-Meter-Raum auf, spielt nach links heraus zu Koslowski, Schalker haben wieder alle Positionen gewechselt, jetzt in die Mitte hinein, Jupp Posipal ist wieder hinten aufgetaucht, gibt seinem Abwehrspiel wieder Ruhe, hat eingesehen, dass es vorne nicht klappt, dass es keinen Zweck hat. Er will also das 3:0, wenn Sie es so wollen, halten. Er möchte nicht noch einen größeren Torvorsprung der Schalker daraus entstehen sehen, indem er stürmt. Angriff des HSV auf der rechten Seite. Auch Reuter macht es so wie die Schalker, versucht von rechts nach links, von links nach rechts herüber zu kurven, bekommt nach zweifachem Kampf mit Karnow den Ball, spielt in die Mitte hinein und da mit dem Fuß zurücklangend hat Brocker den Ball gespielt, dann zu Kreuz und Kreuz zu seinem Torwart, zu Orzesek. Schiedsrichter Dusch zeigt an, noch 1 Minute und noch einmal greift Schalke auf dem linken Flügel an. Noch einmal mit Koslowski, könnte jetzt einen Querpass machen, das tut er auch zu Wernigloth. Der schaut, wo ein Mitspieler frei steht, dann täuscht er, läuft in der Mitte allein durch, wird aber wiederum durch Schlegel oder diesmal sogar durch Klepatsch vom Ball getrennt. Und der gibt seinen eigenen Sturm noch einmal Nahrung mit einem Ball, der über Uwe Seeler zu Pischowiak laufen soll, der jetzt wieder im Sturm steht. Naturgemäß hat den Posten wieder mit Jupp Posipal ausgetauscht. Aber es klappt nicht bei den Rothosen. Immer wieder springen die Schalker dazwischen. Jetzt hat Krug den Ball, spielt nach rechts heraus, will Pischowiak antreffen. Und wiederum ist der Ball abgewehrt durch Brocker. Schalke sehr aufmerksam, sehr souverän in diesen Schlussminuten, auch in der Verteidigung. Spielt zu Wernigloth. Und Wernigloth läuft noch einmal nach vorne. Aus, aus, aus. Nach 16 Jahren ist Schalke 04 wieder deutscher Fußballmeister. Stellt damit den Rekord des 7-fachen Altmeisters, den 1. FC Nürnberg, ein. Und hat es den Alten nachgemacht, die vorher 6-mal die Viktoria nach Gelsenkirchen geholt haben. An dieser Stelle herzlicher Glückwunsch zur Glückaufkampfbahn. Herzlicher Glückwunsch auch den Alten, die jetzt sicherlich mit blanken Augen zu Hause sitzen, soweit sie nicht im Niedersachsenstadion sind. An Fritz Scheppern, an Ernst Kuzorra, an Ötte Tibulski, an Kalwitzki und an all die, an Gelesch, an Bornemann, wie sie heißen mögen. Sie haben damals den Grundstein gelegt und die Jugend hat es ihnen nachgemacht. Und unser herzlicher Glückwunsch von dieser Stelle nach Schalke, nach Gelsenkirchen mit 3:0 gewinnt FC Schalke 04 den deutschen Meistertitel nach 16 Jahren zurück nach Gelsenkirchen. Beide Mannschaften stellen sich jetzt unten auf. Der HSV vielleicht etwas niedergeschlagen, aber ein großer Verlierer, eine gute Mannschaft, die sich bis zum Schluss nicht geschlagen gab. Schalke 04, eine glückstrahlende, im Glück schier ertrinkende Mannschaft, Zuschauern, von Anhängern vom Platz getragen, reiten stolz jetzt in einem Meer von blau-weißen Fahnen, blau-weißen Ballons bis vor die Ehrentribüne, wo Dr. Beko Bauwens steht. Er hat den Hut gezogen und klatscht Beifall für beide Mannschaften, für den Gewinner wie für den Verlierer. Und beide Mannschaften haben dieses Spiel der großen Namen HSV und Schalke 04 würdig ihrer Verpflichtung und ihrer Tradition 90 Minuten lang hier durchgeführt und 81.000 Menschen in ihren Bann gehalten. FC Schalke 04, deutscher Fußballmeister, so strahlt es von allen Plakaten die vorsichtshalber mitgebracht worden sind. Und so wird es morgen in Gelsenkirchen auf allen Transparenten lauten. So wird es morgen von den Häusern am Schalker Markt in den Wind hineingerufen werden. Und dieser Wind wird diese deutsche Fußballmeisterschaft von Schalke 04 nach Ost, nach Süd und nach Nord und nach West tragen. Überall dort, wo man gespannt war, ob die Wiederkehr den Königsblauen gelingen würde. Jetzt stehen sie unten, winken in das begeisterte Meer der Fahnen hinein und gleich wird Dr. Peko Bovens also die Siegerschale herüberreichen. Jetzt erlauben Sie mir, dass ich auch einmal herunterwinke, denn Schalke winkt gerade herauf hier zur Rundfunkkabine und freut sich natürlich. Bernie Kloth hat einen blau-weißen Nelkenstrauß bekommen mit einem schönen blau-weißen Band und er wird also gleich die Silberschale in Empfang nehmen. Das ist Dr. Peko Bovens. Verweilen wir noch einen Augenblick bei der Siegerehrung für diese beiden großen Traditionsvereine des deutschen Fußballs. Das so zu einem